In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Oh mein Gott. Laune plus. Das ist der Oktopus. So, es gibt überhaupt nichts zu lachen. Hallo München, hallo Grevenbroich. Ja. Bavaria. Da sitzt man nun. Ach, geht schon los jetzt. Ich tue so, als ob ich mein Mikrofon noch einstellen müsste. Dabei ist das schon längst geschehen. Liegt aber daran, dass ich etwas sprachlos bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier spricht Außenstudio Bavaria. Hört ihr mich? Hallo? Bavaria hier. Zeitversetzt. Das liegt aber, glaube ich, an der Zeit so. Ich denke auch. Wir sind ja deutlich näher. 60 Jahre zurück ungefähr, da wo du gerade bist. Ich habe noch nie in meinem Leben... Ja. Der war wirklich gut. Muss man sagen. Der war politisch richtig, also richtig aus der Hüfte raus. Weißt du? Politisches Kabarett, da bin ich groß geworden. Alles Satire in so einer Hinsicht, ne? Ich würde auf 70 Jahre korrigieren. 60 Jahre, das ist doch, da war doch der Drops schon gelutscht. Da war der Gag doch schon erzählt. Ja, der Gag. Boah, das doch, ist dann eben das Besondere an einem politischen Witz. Der funktioniert auch plus oder minus 10 Tragödie, Jahre. Tragödie mal Zeit gleich ficken. Ja, nee, das ist aber falsch. Das, von wem ist das Zitat nochmal? Hier, wie ist der nochmal? Adolf Hitler. Nee, wer war denn das nochmal? Woody Allen. Woody Allen, genau. Der hat das gesagt. Tragödie plus Zeit ist gleich ficken. Das war der große Woody Allen, der damals und mit Recht dieses Zitat in die Welt hinaus posaunte. Kennt ihr das, wenn ihr im englischsprachigen Ausland seid? Wenn ihr im englischsprachigen Ausland seid, man träumt ja und redet per se immer auf Englisch. Das habe ich jetzt mit Bayerisch. Ich träume nur noch auf Bayerisch. Wenn ich mit der Frau Mama telefoniere, ich rede nur Bayerisch. Lass mich raten, deine Träume sehen aktuell so aus, dass mehrere Männer im Stechschritt vor sich hin marschieren und Ausländer an Grenzen erschießen. Nackt. Ja, mit dem Plakat von Asyltourismus auf der... Mein Gott, das ist schon so politisch hier, das gibt's gar nicht. Ach, schön. Es ist, also Horst Seehofer ist mein Präsident. Horst Seehofer. der hat eine ganz, ganz unreine Haut. Da stimmt irgendwas nicht, der stirbt bald. Deswegen lehnt er sich so weit aus dem Fenster. Ja, es ist mir nämlich aufgefallen, als ich mir das, als ich mir die Tagesschau auf HD zum ersten Mal angeguckt habe, weil der Podcast war der interessanterweise, glaube ich, in 480p ausgeliefert. Da erkennt man natürlich nicht so viel. Ist auch klar, es ist die ARD, die hat nicht allzu viel Platz auf der Platte. Hat Horst Seehofer früher die Tagesschau moderiert? Ja, das war der, Mit Karin Mioska war das damals noch, ne? Mioska. Hast du nicht diesen Fetisch noch von ihr, dass Karin Mioska über dir auf einer Tischplatte hockt und auf dein Gesicht kackt? Nein, das war anders. Da war doch mal was. Karin Mioska, mein perverser Traum, und da ist meine Frau, glaube ich, auch stolz, wenn sie das jetzt hört. Mein perverser Traum ist, dass Karin Mioska in einem feinen Rap, aber auch in einem feinen Rip-Unterhemd rauchend auf mir sitzt und mich benutzt. Also die sagt sich, okay, wir bumsen hier, aber die Titten siehst du nicht und ich rauche dabei auch noch eine. Aber das würde mir völlig reichen. Ich würde mich sehr freuen drüber. Falls Karin Mioska gerade zuhört, einfach mal kurz, also eine DM auf Twitter reicht. Bin sofort da. Zwischenpolitisch auch so aktiv gerade in diesem Podcast sind. Würdet ihr gerne mal mit Alice Weidel ficken? Ja. Nee. Gut, noch eine Frage. Ich glaube schon, ja. Ich habe so viele schöne Geschichten aus meinem Urlaub, aus dem Bayern-Store. Ich habe einen Autounfall gemacht auf dem Parkplatz der Allianz Arena. Ist wirklich wahr. Du sagst das so, als ob du mit einer Rakete ins Weltall geflogen bist. Also, das ist wirklich wahr. Ich habe wirklich mal einen Unfall mit beim Ausparken. Das gibt's ja gar nicht. Chris, erzähl doch mal. Wie war denn das? Ich habe den kompletten Einfahrtbereich abgerissen mit meinem Auto. Mit Schranke und allem. Ist wirklich so. Ist das wirklich wahr? Sag mal ganz ehrlich jetzt. Ja, ich muss auch noch inflationär ganz oft tatsächlich sagen. Aber schön fand ich, als der Sicherheitsmann mit seinem kleinen App kam und dann gesagt hat, wie wir denn die ganzen Daten ausgetauscht haben. Und er dann gesagt hat, die Allianz Arena wird sich bei Ihnen melden. Da war ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ja, das ist genauso. Ich hab ja noch eine Absage in Gladbach wurde damals. Und wenn die Verantwortlichen von Borussia, was sie ja tun, dieses Produkt jetzt bald hören, werden sie sich denken, verdammt, warum haben wir uns den nicht geholt? Ich habe ja noch die Absage von Borussia, als ich mich beworben habe für die Pressestelle. Allerdings hatte ich auch zu der Zeit, weil ich Knippi. Bienvenido al Hotel NH Collection Mexico City Reforma. Para continuar en español, marque 1 o espere en la línea. For English, press 2. Ja. I'm English, I'm a native speaker. Mm-hmm. Just like moi. NH Collection Mexico City Reforma. Con domicilio en Liverpool 155, Colonia Juárez. Ich hab doch die 2 gedrückt. Colonia Juárez. 600, Ciudad de México. Chris, du kennst doch nicht Spanier. Ja, ich sag dir, was sagt die denn? Ja, ich mal die Stimmung in Mexiko checken. Ja, das wird dann schwierig. Lo invitamos a leer nuestro aviso de privacidad completo en internet en el sitio www.nh-hotel.com.mx. Si conoce el número de extensión, marque la hora. De lo contrario, marque. Hola. Hello. ¿Cómo está? Das war doch wieder ein Trick. Para ventas y banquetes. Das ist doch ein Restaurante. Para el corporativo de NH Hotel Group, favor de comunicarse. Ich glaube, die sind in Mexiko mittlerweile so weit, dass du die Computerstimmen nicht mehr von den normalen Stimmen unterscheiden kannst. Sind ja alle auch viel weiter als wir. Das hat man ja vorhin gesehen. Pocho, jetzt erzähl doch mal, als du dich da beworben hast beim FC Barcelona. Ich habe immer noch von Gladbach die Absage und war so stolz, dass ich die aufmachen durfte und den Briefkopf von Borussia dann hatte. Mit Günther drauf? War Günther drauf? Nee, leider hatte, nicht leider habe ich kein Foto für dich. Oder so. Ja, Günther war nicht drauf. Nee. Günther war nicht. Schade. Oh, was hast du dich denn beworben? Was war denn das für eine Pressestelle? In der Pressestelle gab es du, als was denn? Ja, als Assistent des Pressesprechers. Geschäftsleitung. Nee, Assistent, Pressesprecher. Stellvertretender Geschäftsführer, hat er sich einfach mal beworben. Das mache ich. Ich bewerbe mich jetzt beim VfB einfach als stellvertretende Band. Als stellvertretende Band bewerbe ich mich. Oh. Schön. Aber da das ja ein Quickie und so ist hier, ne? Aber ich meine, wir können das doch schnell. Also jetzt hör doch mal auf, da irgendwelche Fünfernummern zuzufügen. Also ganz ehrlich, diese scheiß Fünfernummern. Nummer. Warte mal, ich muss jetzt mal kurz zum Thema kommen, bevor ich mit Fünfernummern assoziiere. Hola, do you speak English? Yes, sir, how can I help you? Hello, we are calling from Germany, congratulations. That was a really great game. Have you watched the game? Thank you. Yeah? Yes, this was amazing. How is the Stimmung in your city? Sorry? Are you happy? The mood. How is the mood right now? Jetzt in Mexico ein, City. Hello. Please with me? Yes, I speak with you. Oh, jetzt kommen wir zum Chef. Jetzt kommen wir zum. Buenos días, recepción la tienda Fabiola, ¿cómo puedo ayudarle? Ganze Antwortschaltung gleich anders. Hello. We are calling from Germany. Congratulations for your amazing victory. Have you watched the game? Thank you, sir. Yes, have you watched the game? Hello? Auf, macht auch keinen Sinn. Das ja, bleib mir sehr gut. Nein. Ja. Nee, ich verstehe sie aber auch. Ja, warte mal, die hält gerade sich einen Hörer fest. So. Das ist noch nicht beendet, das Gespräch. Do you know El Chapo? Das Problem ist, ich habe immer Angst, dass demnächst dir so ein mafiöses mexikanisches Kartell vor meiner Tür steht und mir einfach einen Kopf abschlägt und den dann bei meinem Chef vor die Tür legt. Ja, wenn du dich siehst, hast du eine spanische Hello, sir. Hello, great to have you on the phone. We are calling from Germany. Have you watched the game? The soccer game. Yes, oh, congratulations. That was an amazing victory. Now, here's the important question. What's going on in Mexico City right now? Are there cars on the street? Are you celebrating your victory? Yeah, we are. Yes? Yes. Can I hear the horns from the cars? Can you open the window or can you scream yeah or something? I mean, you can, of course. Jubeln. Scream jubeln. We are very disappointed. Not because Mexico is not a big team. It is a big team, but our team was very, very lazy. It was a not a good match from Germany today. Well, the game was okay. Well, as a Mexican, we are very happy that we won. Yes, you won definitely. In my opinion, you must be more goals to score. Denn? You must mehr Tore schießen. Are you hopefully that you receive the next round after the quarterfinal? Do you receive the quarterfinals for the very first time? I'm sorry, sir. I did not understand what you said. You asked in the history of Mexico in the World Cup, you never received walk alone the round after the group round. You know. Wie heißt denn das? Wie heißt ein Achtelfinale? No, his question is, Mexico never hat's geschafft in the Viertelfinale on the World Cup. And jetzt have the große Chance that you can come in the Viertelfinale. Maybe in the Halbfinale or Finale. Do you think about this? I hear the horns. Oh, this is amazing. This is amazing. This is amazing. Let the horns whooping. Okay, sir. Can I help you with something? It's just that I have people waiting here for me. Oh, sorry. No, we only want to congratulate. Nächstes Mal rufen wir in Deutschland an. Tschüss. Okay. So, also es gibt's ja gar nicht. Was heißt denn Achtelfinale auf Englisch? Ne Doppelquarter. Gott, schon, sag doch mal, du hältst dich hier vornehm immer zurück. Immer. Und immer. Lässt den großen Seismologen raushängen, aber dann kommt da auch nichts. Ich bin ja nicht der Zampano. Ne? Also. Nee, aber du weißt ja wohl, was Achtelfinale auf Englisch heißt. Ja. Semi. Nee, Last 16. Last 16, das ist nicht dumm. Warum sagst du das nicht früher? Also warum lässt du uns Achtelfinale denn da, heißt Round of Last. Ja, hab ich's warum lässt du, eingegeben bei warum Google. Lässt du uns denn last. Da so zwischenmenschlich verhungern, Pocho? Um meine Überheblichkeit nachher noch größer darzustellen. Weißt du, was das Absurde ist? Wenn ich irgendwo anrufe, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie Englisch gesprochen habe, aber ich bin da so nervös und so, ich bin da wirklich nervös, perplex, dass mir nicht einfällt, was ich sagen will. Heute war es sogar so, dass ich bin ja eine Halbzeit duschen gegangen und da habe ich mir schon überlegt, was ich sage. Ja, und da habe ich gedacht, na, dann stehst du nachher nicht so da, dass du die Hälfte wieder nicht weißt, was du eigentlich sagen willst. Habe ich komplett vergessen. Sowas kenne ich sonst gar nicht von mir. Sonst merke ich mir eigentlich alles. Frag mich mal zum Beispiel irgendwas. Schön. Weiß ich. Wann wurde Deutschland das letzte Yogi Mal ist im Fernsehen. Yogi Wann? Ist im Fernsehen, Jungs. Yogi ist im Fernsehen. Yogi? Wer ist denn Yogi? Der ist nicht so allererste Sahne. Oh. Naja, gut, aber der Anruf ist auch nicht viel schlechter. Also, ich sehe gerade, mein Video wurde leider auf Twitter gesperrt. Ich habe ja die weinende Frau. Ja, wurde gesperrt, ja. Ja, also das von Dieter noch nicht, aber meins, also das, was ich praktisch hochgeladen habe, das wurde leider Gottes gesperrt von der FIFA, gehe ich von aus. Aber wir können ja mal wirklich jetzt direkt überleiten zum wichtigsten Thema, das Deutschland aktuell beschäftigt. Das war ja fast schon ein bisschen schlecht, kann man sagen, oder das Spiel? Also ich muss anders sagen, ich kann das gar nicht analytisch angehen, das Ganze. Weil ich so beteiligungslos war bei einem Deutschlandspiel wie schon lange nicht mehr. Und das ist wirklich jetzt nicht irgendwie so, ja. Okay. Dürfen wir uns bei dem, was du jetzt sagen möchtest, bitte sehr ergänzen. Ich war noch nie so unruhig bei einem ersten Spiel einer deutschen Mannschaft bei einer Fußball-WM wie heute. Ja, ich bin im Urlaub, ich bin hier hin und her gelaufen, habe nebenbei Essen gemacht, habe mit dem Kind gespielt. By the way, es hat heute zum ersten Mal gekrabbelt. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Plus dieses Hype-Video, was sie vor der Partie bei Mexiko gebracht haben, das hat mich so auf die Seite der Mexikaner gespült. Da hat man nur gehört, der hat Drogengeschichten. Dann haben die sich Nutten aufs Hotel gebracht. Dann hat der eine da Geldwäscherei gemacht. Wie geil ist denn das? Von dieser Mannschaft willst du doch Fan sein und nicht von dieser Affentruppe. Das sage ich gleich dazu. Also das mit dieser Drogenscheiße und so, das finde ich aus dem Grund scheiße, weil natürlich da genau, also da ist ein Typ, der Geld hat. Du musst ein Mexikaner sein. Nee, ja, das ist mir zu doof. Muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt das abfeiern soll, dass irgendein arschreicher Typ sich dann auch noch im Drogengeschäft beteiligt. Und dazu muss ich sagen, ich kenne ja noch nicht mal die Details, also von daher sollte man das vielleicht ganz aussparen. Aber es war nicht so, dass mir das egal war, das Spiel. Das gar nicht. Also ich habe es mir schon angeguckt, aber es bedeutete mir nichts. Ja, also ich konnte nicht richtig mitfiebern. Also es war mir nicht egal. Es war wie ein Spiel, das man sich halt bei der WM anguckt. Von mir aus eher dann sowas wie, wenn England spielt oder wenn Holland dabei gewesen wäre, so ein Holland-Spiel, wo man irgendwie dann gespannt ist, was zeigt diese Mannschaft, aber man freut sich auch ein Stück weit, wenn dann der Underdog plötzlich in Führung geht und erst ganz zum Schluss hat sich, aber nicht so richtig, nee, kann ich noch nicht mal sagen, ich habe darauf gewartet, dass ich so diese Schmetterlinge im Bauch bekomme, so dieses Unruhige, so, dass ich wirklich denke, oh Mann, ey, Scheiße. WM jetzt, ne? Ja, ist und WM jetzt, nicht ja. Das, nein, dass es mich stört, dass wir hier gerade das Auftaktspiel verlieren. Ach so meinst du. Dieses Unruhige, so, kennst du das nicht, wenn deine Mannschaft kurz davor ist, auszuschalten, eigentlich die bessere Mannschaft ist, aber einfach die Kiste nicht macht. So. Ja doch, natürlich kenne ich das, aber was mich überwiegend wirklich dabei an Gefühl beziehungsweise an Beobachtung getrieben hat, war ganz klar der Gedanke daran, und ich habe kurz nach dem Spiel auch direkt mit meinen Eltern telefoniert, um das so ein bisschen abzuchecken, die Lage, ob dieses Wort passt. Das Wort, was du über dieses Spiel schreiben kannst oder die Phrase, die du darüber schreiben kannst, ist wirklich deutsche Arroganz, meiner Meinung nach. Ja. Weil, das wirkte schon bisweilen arrogant. Das wirkte auch schon ein wenig nach ja, bitte. Es gefühlt grindelt es an allen Ecken und Kanten. Aber es grindelt sowas von ab. Ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja. Okay. Aber das sind für mich schon wieder zwei Baustellen eigentlich. Einmal diese Grinsel. Ja, aber die eine das sind möglicherweise mehrere Baustellen, die aber an einem Baustellenkomplex zusammenhängen. So, das dröseln wir jetzt auch mal auf hier. Pass mal auf, wir machen das jetzt hier chronologisch, Pocho. Und ich finde es sehr interessant, was du zu sagen hast, nur nicht jetzt. Wir fangen damit wirklich mal an, dieses Arschloch, der Typ, du. Als die Deutschen mehr oder weniger nach diesem Saudi-Arabien-Spiel, das ja wirklich schon richtig scheiße war, das Österreich-Ding lassen wir mal außen vor, schon auch so die Attitüde hatten, ja, wir wissen schon, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen, aber es war halt auch ein hartes Trainingslager und jetzt fahren wir mal nach Watutinki und dann geht's da richtig ab und dann werden wir schon den Bock umstoßen. So, das war ja also für mich das, was ich mitgenommen habe von diversen Pressekonferenzen und ja auch geschriebenen Interviews, die ich gelesen habe. Ging es euch das da ist ähnlich? Das, was Pocho mit der Arroganz meinte. Aber da lasse ich es mir ja noch gefallen. Weißt du, dass du da so rangehst, ist ja auch verständlich. Ich meine, was sollen sie sonst sagen, wenn sie sich hinstellen und sagen, ja, um Gottes Willen, es war ja alles grausam, wahrscheinlich fliegen wir in der Vorrunde raus. Das kannst du ja auch nicht bringen. Also da lasse ich mir das noch gefallen. Ich sehe hier gerade, ohne Ton, diesen Trainer da von der deutschen Nationalmannschaft. Ich kann den Namen auch gar nicht mehr sagen. Ich werde so aggressiv. Ich verliere auch so die Freude. Und es ist ja wirklich die sogenannte schönste Nebensächlichkeit der Welt. Aber es transformiert sich so sehr in Hass und absolutem Blutdurst. Warum? Wenn ich diesen Trainer sehe. Ich glaube, der ist kurz, weil er sich immer mit den Fingern an der Nase rummacht. Nee, jetzt mal ehrlich, was ist das, was dich da besonders jetzt gerade so zur Weißglut bringt bei Jugend? Die Weißglut ist das komplette Auftreten, die gefärbten Haare, ihr lacht jetzt wieder. Nee, ich finde auch dieses Aufgesetzte, diese gefärbten Haare sind ein Sinnbild dieses aufgesetzten Coolen, diese aufgesetzten Coolness von diesem Trainer. Ich finde die Nichtberücksichtigung von Philipp Max hinten links, die Rechnung hat er jetzt, die Quittung hat er jetzt mit Philipp Plattenhardt oder wie der heißt, Maximilian Plattenhardt. Ich finde auch, man hätte hinten rechts Caligiuri mitnehmen können. Ne? Soweit ich weiß, darf der auch für Deutschland spielen, weil er für Italien noch kein A-Länderspiel gemacht hat. Der könnte auch gut auf der rechten Seite als Antreiber fungieren. All diese taktischen Merkwürdigkeiten haben mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe mit meinem Vater geschrieben und er meinte, die sind alle satt und haben keinen Bock. Das mag auch sein, sind da auch alles Champions League-Sieger, ne, Kroos, Weltmeister, die meisten noch von vor 4 Jahren. Nee, aber die meisten nicht. Naja, gut, dann halt nicht. Aber da muss der Trainer, muss dann da einstehen, da muss ein Klopp, müsste da eigentlich sitzen und müsste den in den Arsch treten und einfach den Feuer unterm Hintern machen. Und das hast du nicht gespürt, in keiner einzigen Sekunde der letzten 3 Spiele. Ich kann mich an die Spiele davor nicht mehr erinnern, weil ich einfach auch zu alt bin. Aber das Spiel gegen Österreich, gegen Saudi-Arabien und jetzt dieses Spiel gegen Mexiko zeugte von absoluter Sattheit und Arroganz. Und so gewinnst du keinen Blumenpott. Es ist so, es tut mir leid. Und das ist das, was mich so aufregt an diesem Trainer. Ich finde auch, der ist viel zu lang im Amt. Klopp hat bei Dortmund lange Zeit gute Arbeit gemacht, aber irgendwann ist der Shark gejumpt. Ne, da musst du nach 8 Jahren oder 10 Jahren musst du den Trainer lassen, um neue Reize und Impulse zu setzen. Und das ist bei Jogi Löw schon lange passiert. Das war, wir sind 2014 nicht wegen Jogi Löw, sondern trotz Jogi Löw Weltmeister geworden. Und ich finde, seht ihr das Stammtischmäßig hier gerade? Nee, seht ihr das nicht so, dass einfach auch mal der Zeitpunkt gekommen ist, auch diese Vertragsverlängerung bis 1800 Blumenkohl da, die sie jetzt nochmal gemacht haben mit dem Grindel. Das ist alles so träge Wohlfühl-Oase. Das erinnert mich schon fast an Frauke Merkel. An dieses aber das sage ich doch schon seit Monaten. Das sagt Potsche schon seit Monaten. Ja, Entschuldigung, aber ist doch so, oder nicht? Brauchst du dich nur entschuldigen, ich bin auf deiner Seite. Ja, Merkel und Löw, die müssen weg. Nein, aber du musst doch auch mal so sehen, diese Pomadigkeit in diesem Auftritt, die es heute gab. Ich liebe dich, Potsch, pomadig, das ist es. Ne, das ist es wirklich, was du da hast, weil es war kein Zweikampfverhalten da und es ist nicht das Ergebnis, was mir Angst macht. Das, was mir Angst macht dann in dem Moment, oder wenn man es als Angst bezeichnen könnte, ist die Art und Weise des Auftritts. Ja, und auch dann im Interview danach mit Kroos, wie sehr spüren Sie den Druck jetzt? Naja, warum sagt man dann nicht als Spieler, naja, wir haben das erste Spiel von 3, haben wir jetzt verloren, jetzt müssen wir jedes Spiel gewinnen. Nein, da wird dann auch hin und her diskutiert. Wie kann man das gutheißen, als Weltmeister so aufzutreten? Die Aussagen von Kroos, die nehme ich schon noch für bare Münze, weil der hat die ultimative Kredibilität in diesem Kader. Aber ansonsten verstehe ich das völlig, dieses Rumlamettiererei da und dieses Rumgeeiere. Es wird überall gemacht. Es ist in jeder Ebene des DFB mittlerweile so. Und genau. dass das nicht mal angesprochen wird, dass da was fehlt und so weiter, dass da wirklich der Schweinehund fehlt, so blöd das klingt. Aber hast nur noch glatt gebügelte Menschen überall so. Da. Und es fängt doch, und dieses glatt gebügelte Naysayertum fängt doch am Kopf an. Und das ist Jogi Löw. Und der muss weg. Der musste schon er ist Weltmeister geworden. Tritt doch ab, Alter. Mehr wird's nicht. Ja, oder siehst du das nicht so, die Initiative ist, die du angehen musst, den Jogi Löw zu entlassen? Du musst ja sehen, dass du wirklich am Kopf anfangen musst und nicht, nicht da irgendwo mitten am rechten Ringfinger oder sowas. Und jetzt. Genau. Ne, weil, wie du schon sagst, da muss ja natürlich irgendwo jemand hin, anscheinend der wirklich mal die Leute da wachrüttelt. Und auch der Kommentar im Spiel da auf den Öffentlich-Rechtlichen, weil ich ja Sky Q da nicht nutzen kann, weil ich ja... Costa Rico. Eröffnungsspiel 2006 gegen Costa Rico, fand ich auch sehr schön. Bei mir ist hängen geblieben hier 1000 Flanken, 1000 Mal ist nichts passiert. Oh, schön, ja. Toll. Mhm. Aber ansonsten nicht viel. Aber Ricky, was sagst du denn? Welches Wort trifft es denn bei dir, wenn du dieses Spiel beschreiben Für mich müsstest? Ist das Problem, dass alles, was ihr sagt, unterschreibe ich sofort. Mhm. Aber wenn du schreiben könntest. Das ist jetzt in einer Situation, wo man im Endeffekt daran nichts mehr ändern kann. Also jetzt richtig, aktuell. Richtig. Und ich glaube, ich habe das jetzt von einer anderen Sichtweise aufziehen wollen, das Thema. Deswegen ging das jetzt so ein bisschen auseinander. Deswegen habe ich gesagt, ist ja fast schon zu stammtischhaft, was wir jetzt gerade reden. Aber im Prinzip bin ich sofort beim Chris, der zum Beispiel sagt, nach dem Weltmeistertitel wäre es vielleicht ein guter Zeitpunkt gewesen, sich vom Trainer zu trennen. Die Frage ist natürlich, was du damals für Optionen hattest als Nachfolger für Löw. Das ist schon mal das Erste. Aber da sind wir wieder bei einem Punkt, den es ja beim DFB nicht zum ersten Mal gibt, dass man so richtig nie einen Plan B hat, möchte ich mal so sagen. Also es kann ja auch mal sein, dass ein Löw sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr nach einem Weltmeistertitel. Also da solltest du ja eigentlich als Verband schon zumindest das Ganze mal in Betracht ziehen, dass man vielleicht einen neuen Trainer suchen müsste. Vielleicht gab es da auch schon irgendwelche Gespräche, weiß ich nicht. Aber es wirkte nach außen hin so, dass die ganz froh waren, dass der Löw jetzt weitermacht und dass sie sich eben keinen neuen suchen müssen. Weil es läuft ja, wie in Deutschland. Weißt du, wir wählen mal alle Prinzip die CDU, stimmt weil es läuft ja. Im Prinzip stimmt es aber auch. Aber Moment, im Prinzip... Ist es Stillstand? Stillstand ist Rückschritt. Nee, ich glaube eben, dass diese Niederlage jetzt beim Weltmeisterschaftsturnier sich mehr oder weniger... Also der Grund dafür liegt bei mir voll und ganz nur beim DFB und bei der Mannschaft. Und jetzt nicht spielerisch, sondern weil sich das hochgeschaukelt hat. Und das wollte ich jetzt eigentlich so ein bisschen aufarbeiten, sage ich jetzt mal, aber hab dann selber gemerkt, als ich euch zugehört habe, dass das ja noch viel früher losging. Das ging ja im Endeffekt schon damit los, wie Chris richtig sagt, dass man mit dem Trainer weitergemacht hat. Aber wenn du so früh ansetzt, ich meine, dann wird es wahrscheinlich, also es ist jetzt 4 Jahre her, etwas schwierig darüber zu sprechen und sitzt mal auch nächste Woche hier. Aber eigentlich muss man wirklich nochmal diesen alten Hut sozusagen vom Schrank holen, und zwar als Löw oder wie Löw und der DFB mit Gündogan und Özil umgegangen sind. Das war das erste Störfeuer, das wir hatten eigentlich. So. Und da hat man sich auch im Endeffekt so verhalten, genau wie Chris es jetzt beschreibt. Alles läuft so gut, und er ist so ein bisschen der Unangreifbare, der Löw, und die Entscheidungen, die er trifft, und auch der Bierhoff, also dieser ganze Klumpen, der da oben dran hängt, die, was die sagen, das gilt, deswegen Klumpen setzen die sich auch, ja, das ist ja so, das verstopft ja richtig einen Durchfluss sozusagen. Und dann sitzen die da und erzählen der Presse, ja, was soll das jetzt hier, das Thema ist beendet für uns und jetzt reicht's dann auch mal. Und genau das ist ihr Verständnis mit allen Punkten, glaube ich, so, die so. Und dann will Löw? Und dann will Löw auch noch die 60.000 dazu anstacheln, doch bitte für Gündogan zu jubeln. Auch das ist wieder ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan. Dabei ist dieses Ausbuhen das Aufrichtigste, was ich seit Jahren in diesem Land mitbekommen habe. Absolut, genau. Da bin ich zwiegespalten, und das liegt daran, dass ich nicht abschätzen kann, wie viele von denen, die pfeifen, wirklich aus rassistischen Gründen pfeifen. Also das, ja, ist, das ist ja Quatsch. Das will ich, aus rassistischen Gründen. Das da unterstelle ich jetzt mal gar keinem. Ich bin mir eben nicht sicher. Das ist für mich der Punkt, warum ich, also ich habe ja auch auf Twitter dazu was geschrieben, ich bin wirklich der Meinung, dass die Art und Weise, wie beide Spieler damit umgegangen sind, nicht nur grenzwertig ist, sondern einfach falsch war. Punkt. So, das war ein falscher Umgang damit. Und da kann sich der DFB, egal wer da jetzt vor der Presse sitzt, 20 Mal dazu äußern und sagen, ja, was hätten wir denn anders machen sollen? Also, wie gesagt, eine klare Distanzierung von Özil und Gündogan, von mir aus in Schriftform, zu Erdogan, wäre zum Beispiel mal ein Anfang gewesen. Dass man das Bild nicht wieder zurückholen kann, alles klar. Aber dass man so tut, als ob man mit so einer halb hingerotzten Entschuldigung irgendwie damit die Wogen glättet, das ist, also das geht halt aus meiner Sicht nicht. Und da hätte man schon anders sich positionieren müssen seitens des DFB. Vor allen Dingen hätte man auch einfach mal, es hieß ja, sie hätten wohl die Option auch diskutiert, die beiden nicht mitzunehmen, hieß es bei einer Pressekonferenz. Aber wie hat der Grindel das ausgedrückt? Er hat's, das ist jetzt nicht sein Wortlaut, aber er hat es im Endeffekt so gesagt, ja, aber wenn Sie als Journalisten mal darüber nachdenken, dann merken Sie ja selber, wie idiotisch das ist. Also im Endeffekt, was ist so dieses... Ja, das ist aber so seine Art. Er hat es natürlich viel politischer ausgedrückt, weil er halt eben auch Politiker war oder ist. Aber das ist genau diese Art, mit der die an die Sache rangegangen sind. Also die versuchen das halt so PR-mäßig irgendwie über die Bühne zu bringen und sind sich, glaube ich, wirklich da gar nicht drüber bewusst und denken auch gar nicht darüber nach, dass viele Fans da wirklich ein Problem mit haben. Nicht aus rassistischen Gründen, sondern weil das halt einfach ein fucking Dings ist. Bitch-Move. Ende. Ein Diktator. Wie ich gesagt habe, designierter Diktator, aber er steuert darauf hin. So, und jetzt komme ich nochmal zu dem Ding, dass man sich dann, wie gesagt, hinsetzt und mehr oder weniger bestimmt, dass es jetzt damit gut gewesen sein soll. Ja, also das war's jetzt. Wir haben jetzt uns entschuldigt. Der Özil, die machen ja alles. Die sind für Deutschland. Das ist klar. Die waren jetzt auch beim Bundespräsidenten. Und da hat er auch wieder gesagt, der Grindel, ja, da war's dann vielen schon wieder zu weit drüber. Wo ich mir immer denke, was soll denn eigentlich die Kritik an die Leute, die darüber berichten? Die Arschlöcher waren doch die beiden, die sich fotografiert haben. Und wenn, fotografieren lassen haben. Und jetzt regen sich die Leute darüber auf, die Presse, viele Fans, und du stellst dich hier hin und regst dich dann wirklich darüber auf, dass die Leute den Umgang damit kritisieren, dass du dich mal selber hinterfragst, was falsch gelaufen ist, wenn ein Stadion mit 60.000 Mann deine Mannschaft ausbuht, und das ist ja dann die Mannschaft, auch wenn sie nur Gündogan ausbuhen, trotzdem kriegen das alle mit, dann muss doch im Kopf eines DFB-Präsidenten was passieren. Da muss er doch die Frage stellen, was passiert hier gerade? Und da kannst du dich doch nicht hinsetzen und sagen, das sind alles nur Rechte. Natürlich sind da welche dabei, die auch pfeifen, weil sie was gegen Özil haben und gegen Gündogan, weil sie aus dem islamischen Land kommen oder muslimischen Land und jetzt sage ich mal nicht biodeutsch sind. Da sind welche dabei, gar keine Frage. Aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass 60% nicht pfeifen, weil es irgendwelche rassistischen Ursprünge hat, sondern es sind halt dann eher Leute, die so wie ich oder ihr denken. Also da fängt es für mich dann schon an, wo ich das erste Problem sehe. So. Jetzt gehe ich will nicht über jedes Thema so lange sprechen, aber was mir auch noch eingefallen ist, ist diese Diskussion über dieses blöde Trainingsgelände da. ja, dieses arrogant, die sind in einem fucking scheiß Palast, ja, der richtig, von mir aus Plattenbau war oder sonst irgendwas, ist mir auch scheißegal und fangen da an, ja, ist ein bisschen wie eine Sportschule und es ist halt kein Bahia de, was weiß ich, Puffloch, das ist hier halt ein bisschen anders, da müssen wir, da denke ich mir so, sag mal, Leute, seid ihr eigentlich noch ganz dicht oder was? Habt ihr echt nicht einen Schuss gehört? Ihr fliegt mit Privatfliegern durch die ganze Welt, ihr dürft bei einer Weltmeisterschaft spielen, ja, bei dem größten Sportereignis der Welt, ja, jetzt kommen bestimmt wieder irgendwelche, die sagen, ja, aber hier, der Super Bowl ist noch, ja, aber ich glaube, über 4 Wochen gibt's kaum ein vergleichbares Event auf der Welt, sei es drum, da dürft ihr mitspielen, da dürft ihr als Weltmeister euer Land repräsentieren, ja, bekommt da, wie gesagt, sowieso schon alles in den Arsch geschoben und dann wird da rum kritisiert über die, ja, Art und Weise, wie die Russen, sage ich jetzt mal, Gastfreundschaft ausleben und was das für eine karge Umgebung ist und so, also, Da frage ich mich auch schon mal, was geht denn bei euch ab? Also wenn ich da hinreisen würde, wäre die Unterkunft wahrscheinlich mein kleinstes Problem. Also ich rede jetzt natürlich auf dem Niveau, auf dem die sich da befinden. Ist schon klar, wenn wir da hinfahren würden, würden wir wahrscheinlich in irgendeinem Matratzenlager unterkommen und dann könnte es sich auch auf unsere Leistung auswirken. Aber bei den Typen, wenn die sich da nach einem Tag schon hinsetzen und das mehr oder weniger so durch die Brille kritisieren, groß, der gesagt hat, ja, da freut man sich halt noch mehr auf den selbstgebuchten Urlaub. Also ganz schlimm, ne? Genau, die Aussage fand ich auch schlimm. Ist doch, das geht doch überhaupt nicht. Da kommt doch ein ganz komisches Klima in der Mannschaft auf. Schreib doch. Ja, was würdest du sagen, Pocho? Ich wollte dazu sagen, schreib doch einfach mal das Wort Realitätsverlust über jede deiner Aussagen. Das, aber dass das da keiner dazu was sagt, da sitzen die Journalisten wieder da und wollen dann, also natürlich fragen sie nicht richtig nach, weil da siehst du ja auch, was abgeht. Da wird der Journalist, der kriegt noch ein Trikot überreicht, weil er seit 60 Jahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft immer dabei ist, wo ich mir so auch denke, also es gibt, glaube ich, keine Journalismusbranche, in der mehr geklüngelt wird als im Sportjournalismus. Also das ist ja wirklich ekelhaft. Vielleicht noch im Automobiljournalismus oder so. Da wird auch das geschrieben, was im Endeffekt vorher von den diversen Pressesprechern der Autohäuser diktiert wurde. Und so ähnlich läuft das hier auch ab. Also das, weißt du, da muss ich doch als Journalist nachhaken und sagen, sag mal, du hast gerade eben wirklich gesagt, dass du dich mehr auf deinen selbstgebuchten Urlaub freust, weil hier die Unterkunft nicht ganz so geil ist, wie du dir das vorstellst. Das kannst du doch nicht sagen. Du kriegst das ja auch noch finanziert von dem Verband. Ja, also das sagst du den Fans ins Gesicht, die wahrscheinlich sich noch nicht mal einen Urlaub leisten können. Ne? Und so, wenn und den Urlaub nutzen, um zur Weltmeisterschaft zu fahren, um dich zu unterstützen. Ja, richtig. Und überteuert Karten kaufen. Ja, und sich dann da hinsetzen vor dem Stadion und für 1.500 € Karten kaufen, damit Coca-Cola noch die anderen 600.000 Karten, die sie haben, an irgendwelche Wichser verschenken können, den sie dann in der Loge einlutschen oder sonst irgendwas. Da ist so eine Diskrepanz in diesem ganzen Sport, aber da kommen wir jetzt viel zu weit vom Ding ab. Aber das mit diesem Trainingslager, das ging mir auch noch durch den Kopf. Dann hast du die Wagner-Personalie, die im Vorfeld für Unruhe gesorgt hat. Auch hier hat sich Löw mehr oder weniger aus meiner Sicht zumindest selber ein Eigentor geschossen. Wenn du den Petersen mitnimmst, ja, in diesem vorläufigen Kader und zum ersten Mal nominierst, musst du ihn aus meiner Sicht mit zur Weltmeisterschaft nehmen, weil sonst kannst du auch Wagner mitnehmen und kannst sagen, ich habe mir vor Ort einen Eindruck verschafft und ich bin halt der Meinung, Gomez ist besser. So hat er sich zwei Probleme geschafft. Erstens mal wird der Petersen auch nicht besonders begeistert sein über die Nummer, die er da abgezogen hat. Und zweitens mal hast du halt mit Wagner ja einfach so einen Streitpunkt geschaffen, der innerhalb der Mannschaft mit Sicherheit auch für Unruhe sorgen wird. Weil er ist halt Bayern-Spieler, es sind viele Bayern-Spieler dabei. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach auch unter den Spielern dann für Probleme sorgt. Also vor allen Dingen, er hat ja auch die Spieler kritisiert, dass die mehr oder weniger die Schoßhündchen sind von Joachim Löw und so. Weißt du, das ist ja schon nochmal ein fetter Diss so an seine Mitspieler. Also da sind so viele Kleinigkeiten im Vorfeld, aus meiner Sicht zumindest, schiefgelaufen, dass ich letzten Endes über die Niederlage heute gegen Mexiko überhaupt nicht mehr überrascht bin. Also die spiegelt eigentlich nur das wieder, was in den letzten 6-7 Wochen abgelaufen ist, in 90 Minuten. All das, was da gefehlt hat, um Spiele zu gewinnen, hast du in den 6-7 Wochen in Sachen Zwischenmenschlichkeit, ja, öffentliche Wahrnehmung eigentlich alles mitverfolgen können. Nein, du musst auch mal so sehen, es fehlt nicht nur, um Spiele zu gewinnen, es fehlt sogar dazu, ein Tor zu schießen. Aber das fehlt auch nicht, weil wir die Qualität nicht haben. Ja, anscheinend ja schon. Naja, aber das sieht ja wohl jeder so, dass die Qualität ist ja da. Es scheint ja daran zu mangeln, wie das, was vom Trainer vorgegeben wird, umgesetzt wird. Also mich hat es sehr, Chris, da kannst du mit Sicherheit was dazu sagen, an die letzten beiden Spiele der Bayern erinnert, das ganze Auftreten. In der Liga oder im Europapokal der Landesmeister? Nee, im DFB-Pokal und auch gegen Stuttgart. Dieses, Poggio hat da vorne das perfekte Wort benutzt, dieses Pomadige. Dann selber sich, glaube ich, etwas zu überschätzen. Also ich glaube, da sind viele Spieler auf dem Platz, die wirklich davon ausgehen, dass sie jederzeit einfach noch eine Schippe drauflegen und dann reicht es halt gegen jeden. Also was ist so eine Arroganz, so eine von oben herab und dann siehst du halt, wie die Bayern-Abwehr hinter einem mittelmäßig bis guten Stürmer einfach im Sprint null Chance hat. Ja? Also meinst du, diese überhebliche, arrogante Pomadigkeit der Nationalmannschaft haben die Bayern reingebracht? Ich vergleiche das nur, weil es ja eine ähnliche Konstellation ist. Es ist ja auch sozusagen, die Nationalmannschaft ist ja auch seit Jahren mehr oder weniger Bayern-Achse, ne? Ja, aber die werden halt von niemandem richtig gefordert, hast du so das Gefühl. Die können sich nur selbst schlagen. Das ist ja ähnlich wie beim FC Bayern. Da gibt's alle 4 Jahre mal oder von mir aus 3 Jahre mal ein fettes Spiel. Bei den Bayern ist es halt immer eine Champions League gegen Madrid oder Barcelona. Und für Deutschland ist es halt Spanien. So, oder von mir aus dann noch sowas wie Italien. Aber ansonsten schippern die so lang hin. Ich glaube, dass es da schon einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der wirklich erschütternden Endphase der Liga bei den Bayern und jetzt dem Start in die Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass es da schon wirklich einen validen Zusammenhang gibt. Also Kimmich hat die letzten Spiele katastrophal gespielt. Man hat richtig gemerkt, der Druck ist weg, die Anspannung ist weg, die Galligkeit ist weg, die Innenverteidigung um Hummels war gerade im DFB-Pokalfinale stellenweise eine Katastrophe. Dass man jetzt natürlich Boateng bringt, habe ich gar nicht als so schlechten Deal gesehen, weil auch Süle und Hummels in der Innenverteidigung haben einfach nur noch Business as usual gemacht, weil einfach wahrscheinlich auch nicht mehr ging. Aber da jetzt Boateng zu bringen, der ja die Schlussphase der Bayern nicht mehr mitgespielt hat, fand ich gar nicht so doof, aber auch bei ihm merkte man, da stimmt noch nicht alles. Aber ich glaube, dass man es schon ein Stück weit an der Bayern-Achse festmachen kann, die aktuelle Pomadigkeit in der Nationalmannschaft. Ich glaube schon, dass sie das ein bisschen aus der Saison mit reingetragen haben. Kann ich mir gut vorstellen. Und da sind wir wieder, es tut mir leid, liebe Kinder, bei Jogi Löw, der irgendwie durch Brandsprachen, oder dann muss er sich irgendeinen Klinsmann nochmal dazu holen, durch irgendwelche Methoden das austreibt aus den Spielern. Das wird ja wohl. Halt, das hast du doch schon bei den beiden Testspielen gesehen, dass da ein Stückchen was fehlt. Ja, ich glaube, damals hat man sich's noch so ein bisschen versucht, schön zu reden mit diesem. Ja, wir sind momentan im Trainingslager und gegen Österreich gab es da noch diese Umstände mit diesem Hagel davor und so. Und was? Man hat sich absolut darauf verlassen. Ach, wir sind Deutschland, wir sind vierfacher Weltmeister, wir haben Spitzenqualität von Paris, Real, Juve, City. Und Bayern, die Gruppe ist Dortmund. Nicht so schwer. Und die Gruppe ist nicht so schwer. Wir grooven uns da schon noch ein. Plus, liebe Kinder, wir sind ja eine Turniermannschaft. Ja, also ich glaube, da hat man sich schon auch ein bisschen was selber vorgemacht. Also sehe ich auch so. Aber das Problem ist, wenn du sagst, es liegt an Löw, muss man sich natürlich fragen, was hätte man jetzt anders machen können? Also ist es eine reine Ansprechgeschichte? Also hätte er die Mannschaft anders anpacken müssen? Oder hättest du versucht, da mehr Spieler von anderen Mannschaften mit reinzuholen? Wenn, wen? Also hättest du zum Beispiel eher Rüdiger spielen lassen heute, der ja gut gespielt hat gegen Chelsea? Möglicherweise hätte ich einen Rüdiger gebracht, ja. Kann gut sein. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass du das jetzt in ein, zwei Positionen festmachen kannst. Warum Reus nicht gespielt hat von Anfang an. Er hat ja die letzten Spiele dann doch durchgespielt, ne, bei Dortmund. Also gerade das Auftaktspiel bei der WM, wenn du das mit einem Zeichen absolvierst, wenn du der Welt zeigst, guck mal hier, Deutschland, Alter, wir sind mal wieder am Start, ihr werdet alle kotzen, da bringst du doch da bringst du doch Reus, Mann, da bringst du doch Vollgas, da bringst du doch deine Startkapelle-Nummer, plus, dass es noch der stärkste Gegner der Gruppe war, du musst volles Mett geben, Alter. Da gehen wir gleich dann, noch drauf ein, in Sachen Aufstellung, ja. Das finde ich nämlich auch noch wichtig. Ich glaube nicht, dass es an ein, zwei, drei Positionen oder Spielern lag, sondern ich glaube, dass es an der Grundeinstellung der Truppe liegt. Und am Umfeld, glaube ich. Ja, aber ich sage jetzt den Namen nicht normal. Ich meine mit Umfeld halt nicht nur Löw. Ich meine mit Umfeld das, was er sich da so gebastelt hat um sich herum. Also alle... im Endeffekt musst du das, was folgen könnte, sollte Deutschland wirklich in der Vorrunde ausscheiden. Wir sind noch weit davon entfernt. Wenn die nächsten beiden Spiele gewonnen haben, dann sind sie genauso weiter und dann müssen wir mal abwarten. Also es gab auch bei dieser Weltmeisterschaft schon andere Mannschaften, die deutlich unterperformt haben. Und wir haben das auch schon bei diversen Turnieren gesehen, dass manche Mannschaften dann vielleicht ein bisschen, gerade wenn sie so von so einem Titel kommen, Probleme haben. Die letzten zwei Weltmeister sind sogar vorzeitig ausgeschieden. Ich möchte jetzt den Teufel da noch nicht an die Wand malen, aber man kann ja darüber reden. Ich gehe mal davon aus, sollte Deutschland in der Vorrunde rausfliegen, ist für Löw eigentlich Schicht im Schacht. Also da muss er entweder selber gehen Er muss entlassen werden. So, dann aus meiner Sicht musst du auch mit Bierhoff das Tischtucheln musst du. Das Problem ist halt, wen stellst du dann schon wieder als Bundestrainer an? Da fängt schon mal so leicht an problematisch. Kannst nur einen holen und wenn der nicht kommt, bist du gefickt. Ja, wer ist das? Klopp oder was? Ja, Klopp. Der wird's nicht machen. Ja, der kommt doch nicht, der macht doch nicht. Der macht dann Doppelfunktion. Kommt auch noch zu. Triple, macht noch einen Trainer. So wie damals in Mainz. Ein Spieler, meine ich. Wie Berti Vogt damals mit den Bayern. Naja, also ich glaube... Aber wie willst du denn sonst holen? Jupp Heynckes. Ach komm, hör auf. Irgendwann ist auch mal gut mit Jupp. Ja, ist ja auch. Lass den doch mal auf seinem Hof und ist gut jetzt. Ja, und wir haben ja gesehen, dass Jupp auch nicht alles heilt, weil am Ende war es halt nur ein Titel, den er geholt hat. Also da kann man 20.000 Mal sagen, ja, der kam, als wir 8 Punkte Rückstand hatten oder sonst irgendwas. Ja gut, aber ich möchte ihn jetzt nicht schlecht reden. Ja, das ist. Ich wollte schon sagen, also das ist jetzt nicht... Nee, ich möchte ihn nicht schlecht reden. Also Jupp Heynckes hat wirklich viele Verdienste, auch für den FC Bayern. Aber in dieser Saison war es mir zu viel, Jupp ist der Allergeilste. Also das war mir dann ein bisschen... Das war ja auch nicht so ernst gemeint. Ich von dir nicht, aber von anderen. Also da bin ich mir schon sicher, dass es den anderen Jupp-Fanatiker gibt. Aber ist natürlich auch schon wieder das ultimativ Deutsche, was wir hier gerade machen, nach dem ersten verlorenen Gruppenspiel über den nächsten Trainer zu reden. Das ist natürlich halt Deutscher, geht's gar nicht. Aber ist doch gut. Sehe ich aber ganz anders, weil das nicht dieses Spiel, eine Spiel war, was uns dazu bringt. Sondern uns sowieso nicht. Uns drei sowieso. Es geht um den Zeitpunkt. Es ist aber auch alles, was davor passiert ist, fließt da mit in diese Überlegung hinein. Weil man sieht ja am Ende, man hat ja schon so ein paar Fußballjahre auf dem Buckel. Ja? Und man erkennt genau das, was Poggio und Dr. Christus hat es ja auch vorhin eindringlich nicht gesagt. Man erkennt genau, was mit dieser Mannschaft gerade abgeht. Da fehlt es einfach am wirklichen Willen, hier was zu zeigen, hier was Historisches zu schaffen mit einer Titelverteidigung, sich präsentieren zu wollen, also einfach wirklich dann ein Spieler zu sein, über den gesprochen wird. Ja? Und zwar im positiven Sinne, muss man dazu sagen. Das fehlt total. Das, was ich ab und zu bei den Bayern, vor allem in der Rückrunde gesehen habe, dieses, es steht 1-0, 2-0, wir legen noch einen nach. Sowas ist bei dieser Mannschaft, wirkt zumindest auf mich so, überhaupt nicht angelegt. Also da gibt es nicht diesen unbedingten Willen, immer wieder aufs nächste Tor gehen zu wollen. Das wirkt zumindest so. Und nicht nur in diesem Spiel, da war es sowieso weit davon entfernt, sondern das ging mir auch schon davor so bei den Spielen. Auch bei dem ein oder anderen Quali-Spiel, wo es ja immer hieß, ja, da sind wir ja mit einer weißen Weste durchgekommen. Da haben wir auch häufiger mal davon profitiert, dass die anderen wahnsinnig blind waren. Und das war ja heute auch lange Zeit so. Also eigentlich muss Mexiko das Spiel 3-0 gewinnen. Oder von mir aus, komm, lass es 3-1 sein oder so. Also der Freistoß von Groß war ja auch richtig geil. Also das muss man ja auch mal sagen. Aber Mexiko war durchaus in der Lage, uns mit einem 2-0 oder von mir aus dann, wenn ich den Freistoß mit dazu zähle, 2-1 Rückstand in die Pause zu schicken. Und aus meiner Sicht hat Mexiko in der zweiten Halbzeit das sehr, sehr clever gemacht, hat auf ihre Konter gewartet und die halt ganz, ganz schlecht ausgespielt. So, ansonsten wären wir hier wahrscheinlich mit einem 3-1 nach Hause gegangen. Und dann muss man sich halt schon fragen, wenn du gegen Mexiko 3 Tore bekommst und selber kaum kreativ nach vorne wirst, weil das ist ja auch noch so ein Punkt. Du hast ja nicht das Gefühl, dass da die Mannschaft nur einfach Pech hatte beim Torabschluss, sondern es fehlt auch so ein bisschen an der Kreativität. Und da sind wir wieder beim FC Bayern. Chris, das ging euch ja gegen Madrid zum Beispiel so, dass du zwar Ballbesitz hast und um den 16er schön herumspielen kannst, aber es fehlt die Idee und der Spieler, der den Unterschied in dem Moment dann ausmacht. Und ja, da bin ich bei Özil. Den haben wir ja eigentlich. Wen denn? Özil? Wenn man nee, den haben Saison wir eben guckt. Nicht. Das lasse ich auch nicht mehr zu. Das geht nicht mehr. Das Ding ist absolut durch. Özil kannst du ficken gehen. Den kannst du, der soll sich verpissen. Der soll heute Nacht mit seinem Schlauchboot nach Hause rudern. Ich möchte diesen Spieler nicht mehr in dieser Mannschaft sehen. Und das liegt wirklich daran, dass er noch nie in entscheidenden Spielen irgendwas gemacht hat, das den Unterschied ausmacht. Und wenn der bei Arsenal Mallorca 5-mal irgendwie einen geilen Hackentrick macht, das ist mir alles scheißegal. Es fehlt halt einfach die Leistung, die er in der Nationalmannschaft bringt. Du lässt doch auch keinen Spieler in deiner Bundesligamannschaft spielen, nur weil der irgendwo in Ägypten ab und zu mal einen guten Trick macht. Arsenal ist halt eine Mannschaft, die davon profitiert, dass sie vielleicht dann spielerisch aufdrehen kann und gegen schwächere Premier League Gegner, was weiß ich, da mehr zeigen kann. Ich kann es nicht einschätzen, wirklich nicht, aber ich sehe halt das, was ich in der Nationalmannschaft sehe, und da taucht Özil immer ab. Und vor allem in den Spielen, wo man ihn brauchen würde. Ja, bei einem 5-0 kann ich auch eingewechselt werden und mein Arschloch hinhalten zum Torschießen. Das ist kein Problem. So, aber wenn ich da als Özil stehe, der Spieler, der weltweit der bekannteste deutsche Spieler ist, der Spieler, den die kleinen Kinder vergöttern, die zu ihm aufblicken, und ja, er ist der Matthäus unserer Zeit, sage ich jetzt mal, also als der Ausnahmespieler schlechthin, da kann ich doch nicht bei jedem großen Turnier so eine scheiß Leistung zeigen. Da will ich wenigstens mal sehen, dass er so tut, als würde er hier gerade sich einen Arsch aufreißen. Dann schubs mal einen weg, dann schrei mal rum, dann gestikuliere oder mach sonst irgendwas. Du hast doch auch eine gewisse Aura, aber der hat nichts. Wenn Sergio Ramos, der also die Aura schlechthin hat, dann hat Özil hat minus 20 davon. Das ist einfach eine Katastrophe, was der nach außen widerspiegelt. Und da reicht auch, und da kommt noch was. Wer schießt denn die entscheidenden Freistöße und Ecken? Also auch da kommt von ihm nichts mehr. Das sind doch auch immer mittlerweile andere Spieler, die da sich die Bälle holen. Also, weißt du, das ist auch nochmal ein Unterschied zu so einem Spieler wie Ronaldo. Meinst du, Ronaldo würde Toni Kroos den Freistoß überlassen? Glaubst du im Ernst, der würde sich da hin, oder lass es nicht Ronaldo sein, lass es irgendein anderer sein von Argentinien. Wer schießt denn da? Schießt Suarez die Freistöße bei Uruguay. Uruguay? Ich denke mal. Der würde doch nicht sagen, zu Toni Kroos, lass mal, kannst du mal schießen. Das sind alles so Alpha-Tiere. Ja, aber das sind so Momente, wo ich da sitze als Fan und denke, Mann, Özil, mach doch mal was, irgendwas. Zeig mir doch mal, dass du hier der große Kicker bist. Und wenn nicht, dann verpiss dich halt. Und dann verstehe ich auch nicht, warum Löw die Pfeife ständig aufstellt. Und ich kann doch nicht sagen, ja, da muss man auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen und hin und her. Für ihn ist das auch nicht leicht, das ganze Spiel. Nee, ich kann das nicht mehr tragen mit dem Özil. Echt, ich lass mir das nicht mehr gefallen. Du hast da mit Reus einen absoluten Ausnahmekicker stehen. Und dann lässt du jedes Mal da Fischauge spielen. Entschuldigung, ja, es ist mit Sicherheit nicht richtig, ihn darauf zu beleidigen, aber ich bin so wütend auf diesen Typen, weil er nichts verkörpert von dem, was ich von einem Spieler erwarte. Einsatzbereitschaft und Geiligkeit. SDSGVO so sehr bei dir, SDSGVO so sehr. Was ist denn das? Ja, früher haben wir noch Leute so sehr beleidigt. Ja, wo sind wir jetzt angekommen? Ja, weil, pass mal auf, das ist ganz einfach, kann ich dir auch ganz leicht erklären. Ich will niemanden beleidigen, nur damit ich jemanden beleidige. Ich sag das, was mir in den Kopf kommt. So, so und ich möchte Özil nicht als Hurensohn oder sonst irgendwas bezeichnen, weil damit hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist auch jetzt überhaupt nicht witzig in dem Moment, wenn ich jetzt da Özil was weiß ich wie beleidigen würde. Manchmal passt's und manchmal passt nicht. Hier kotzt mich einfach nur an, dass es da einen Spieler gibt, der von allen stimmt ja nicht, aber von vielen irgendwie so hochgejazzt wird als der Ausnahmespieler schlechthin und es einfach nie, nie, nie zeigt in den Spielen, die ich sehe. Und ich gucke mir die Nationalmannschaftsspiele an, ich gucke mir ab und zu mal ein Premier League Spiel an. Und wenn ich diese Spiele sehe, höre ich immer, wie geil Spiele waren, die ich nicht gesehen habe. Aber komischerweise, ja, kommt es halt dann offensichtlich nicht allzu oft vor, dass Özil mal Ausnahme, ja, Szenen hat. Das ist mir einfach zu wenig. Und zwar über Jahre, ja. Nicht ein Spiel. Kannst du dich jetzt mal ehrlich, oder Pocho, an irgendein Spiel erinnern? Ich kann mich an einige Aktionen doch erinnern, an irgendwelche Lupfer oder so, Heber, aber in der Nationalmannschaft? Ja, aber es ist jetzt auch nicht so. Die den Unterschied gemacht haben, aber es war kein WM-Finale, wenn du weißt, was ich meine. Ja, es muss ja noch nicht mal so weit sein, dass es ein WM-Finale ist, aber hier wäre doch so ein Moment, eigentlich will ich ihn nicht mit Ronaldo vergleichen, weil davon ist er weit entfernt und Ronaldo ist, hat man jetzt ja wieder gesehen, das ist ein Fußballer von einem anderen Stern, den werden wir, glaube ich, noch mehr zu schätzen wissen, wenn er nicht mehr weg ist. Ja, also obwohl man den jetzt ja schon eigentlich hoch genug schätzt, aber das ist schon. Ich fand die Aussage von Neymar da sehr passend eigentlich. Welche? Was denn? Neymar hat doch gesagt, er wäre ganz klar der beste Spieler des Planeten, weil Messi und Ronaldo halt nicht von diesem Planeten wären. Hat er gesagt? Geil. Hat er gesagt. Fand ich einen sehr geilen Satz, ja. Fand ich auch geil. Wobei, guckt ihr gerade Brasilien? Nee. Ja, habe ich im Hintergrund die, laufen. Die, ja. Die, ja, ich auch. Die Frisur von Neymar. Ach. Ja, ja. Naja, gut. Ja. Also das ist mir mit dieser Özil-Personal ja auch so echt ein Dorn im Auge. Dann lässt du den Sané zu Hause, auch da hast du dir wieder Probleme ins Haus geholt. Das war klar, dass da viele drauf eingehen werden, dass jetzt viele Fragen werden, das muss auch einem Löw klar sein. Dass wenn ja, aber sie stellen es ja so dar, als ob es denen nicht klar wäre. Wenn du jetzt als Dieter investigativ zu einer Pressekonferenz gehst vom DFB und stellst genau diese Frage und sagst, war Ihnen nicht klar, dass das Reaktionen hervorbringt, wenn Sie Sané zu Hause lassen, dann sagen die, ja, jetzt gehen Sie ja nur darauf ein, dass dann alles besser gelaufen wird. Dann regeln die direkt ab. Ich glaube, was sie sagen würden, wäre, ja gut, wenn Sané heute gespielt hätte, dann wäre trotzdem das Problem aufgekommen, dass keine Bälle ankommen bei Sané, weil das war ja heute so das Hauptproblem, dass nach außen hin die Bälle gar nicht gespielt wurden. Ja, und gut, Sané dann genauso verloren auf den Außenpositionen gewesen wäre, wie heute Julian Draxler. Oder mit Sicherheit wäre es Marco Reus auch so gegangen, wenn er gespielt hätte. Aber da muss man sich halt auch mal die taktische Frage stellen, ob das dann das Richtige ist, so zu spielen. Also ich glaube, der Kommentator, der war jetzt nicht der Allerschlechteste, aber definitiv auch nicht der Beste. Aber der hat, glaube ich, nach 15 Minuten das Problem schon relativ gut klar gemacht. Ja, und hat gesagt, ja, die stehen sich auf den Außenbahnen halt im Weg. Du kannst Kimmich nicht richtig einsetzen. Platten hat, der kriegt überhaupt keinen Ball. Und gleichzeitig spielst du dann aber auch die Außenspieler, die das Spiel breit machen, nicht an. Und limitierst dich sozusagen selber ein Stück weit. Und dazu kommt natürlich. Das war ja gar kein Zweikampfverhalten da. Das war die. Das kommt noch dazu. Das wollte ich gerade sagen. Dazu kommt halt eben noch deine Passivität im Spiel. So. Da muss man sich natürlich dann fragen, wenn das der Kommentator erkennt, wenn es die Jungs im Studio erkennen, wenn es solche Pfeifen wie ich erkenne, dann frage ich mich, warum wird da nicht von außen nachjustiert so ein Stück weit? Also, du hast ja eigentlich auch die Möglichkeit, mit diesem Spielermaterial flexibel umzugehen. Draxler kann in der Mitte spielen, kann außen spielen, kann vielleicht auch mal diesen hängende Spitze-Part übernehmen. Özil kannst du verschieben, Müller kann, weißt du, du hast ja eigentlich genau mit diesen Spielern die Flexibilität und eben nicht dieses Festgelegte, was vielleicht Sané auch so ein Stück weit zum Verhängnis wurde, dass er halt der klassische Außenstürmer ist. Aber das wurde ja auch nicht nachjustiert, das konnte ich auch nicht nachvollziehen so richtig. Seltsam. Es tut weh, es ist ja, auf jeden du hast, Fall... Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir die großen dynamisch einsetzbaren Spieler haben oder flexiblen Spieler, das sind alles, die spielen alle bei den Größten dieses Planeten, bei den größten Vereinen, Paris, Real, Juve, City, überall, Bayern. Da muss ich doch von denen verlangen, dass ein Draxler auch mal in der Zentrale oder ein Reus in der Zentrale oder mal die vielleicht auf einer Position spielen, wo sie nicht unbedingt zu Hause sind, aber es ist die verdammte WM. Wie vor 4 Jahren, Höwe das auf links hinten. Weißt du, du musst es ja erstmal verlangen, Chris. Da fängt es ja schon an. Wenn du es nicht verlangst, der Spieler von sich aus wird es nicht ändern auf dem Platz. Also glaube ich richtig. Zumindest. Also das muss doch von außen kommen. Da muss doch von außen das Signal kommen. Natürlich. Wir stellen und die Möglichkeit muss es ja eigentlich auch geben. Du trainierst doch nicht nur auf das eine System hin. Oder das meinst du der Löw ist so eindimensional, taktisch so eindimensional? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Poggio hat das super gesagt, der ist auf seine Linie festgelegt und die zieht er durch. Und sobald er da Gegenwind bekommt, bekommst du auch Löws unangenehme Seite zu spüren. Das glaube ich. Der ist einfach völlig losgelöst von dem, was um ihn herum passiert. Der sieht das überhaupt nicht so, wie wir das jetzt sehen. Also natürlich, weil wir erstens keine Ahnung haben, aber auch zweitens, glaube ich, weil er der Meinung ist, nee, das stimmt halt nicht und wir ziehen das so durch. Ja. Kennen die Jungs besser. Und ich weiß, was dieses, dass wir keine Ahnung haben, sehe ich ganz genauso, aber wir sind einfach auch normale Fußballfans, die vielleicht einfach einen geraderen Satz reden können als die meisten Stammtischgänger oder so. Und ich glaube, da sollte ein Herr Spraydosenfrisur Joachim Löw mal zuhören. Vielleicht ist es doch alles gar nicht so scheiße und vielleicht ist es doch alles gar nicht so eine Rocket Science, wie er vielleicht denkt. Ich will gar nicht, dass die mir zuhören oder dass die uns zuhören. Er spricht ja auch gar nicht unsere Sprache. Obwohl, was mir viel lieber wäre, wie gesagt, dieses Bemühen auf dem Platz, das ist das, was mir fehlt. Und das ist das, was ich bei jeder Mannschaft kritisiere, die ich, sag ich mal, so ein Stück weit unterstütze, beziehungsweise der ich verbunden bin. Ja, wenn das in Stuttgart der Fall ist, drehe ich auch völlig am Rad. Das kann ich nicht akzeptieren. Natürlich, wenn du eine Mannschaft bist, die insgesamt nicht so gut aufgestellt ist wie viele deiner Gegner, ist das die entscheidende Tugend. Da kannst du nur über einen Kampf und über einen Einsatz kommen. Aber das ist immer für mich die Grundbasis. Das ist da fängt es immer an. Danach kannst du anfangen, irgendwelche Faxen zu machen. Aber wenn es auf dem Platz nach 20 Minuten so aussieht, dass du Glück hast, dass es nur 0-0 steht, ja, und eben nicht schon 1 oder 2-0, finde ich, ist der Moment gekommen, wo man diese Tugenden rausholt. Und wenn das die Mannschaft selber nicht kann, weil manchmal hast du ja so eine komische Es ist manchmal, es gibt so komische Situationen im Spiel, wo du einfach diesen Schalter nicht umgelegt bekommst. Und man sagt dann immer, man kommt nicht in die Zweikämpfe. Das klingt erstmal komisch, aber es ist ja letzten Endes so. Du findest diesen Zugang einfach nicht, diese zu dieser Härte, die es vielleicht braucht. Und ich kenne das. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich manchmal laufe. Chris, du gehst ja oder bist ja auch mal joggen gegangen. Und da kenne ich das manchmal auch, dass es so Momente gibt, da fühlst du dich, als ob du seit 30 Jahren noch nie einen Fuß vor den anderen gesetzt hast. Genau, und das merkst du dann direkt am Anfang, dass die Gelenke irgendwie so... Ach, ganz merkwürdig. Ne? Aber wenn du dann über so einen gewissen Punkt hinweg bist und da motivierst du dich ja selber auch, dann fühlt es sich doch wieder gut an. Und unter Umständen guckst du danach auf deine Laufuhr und merkst, ja, jetzt bin ich ja doch, was weiß ich, den Kilometer schneller im Schnitt gelaufen als sonst. Also, weißt du, du kannst dich da schon selber rausholen. Aber wenn das nicht klappt, dann muss es von außen kommen. Dann muss der Trainer eingreifen, entweder personell was verändern oder taktisch was verändern oder einfach die Mannschaft dementsprechend motivieren, dass da was passiert. Also, dass eben auf dem Platz was sichtbar ist. Wenn du dann verlierst und deine Kisten nicht machst, werden die dich alle immer noch kritisieren, da werden immer noch so Arschlöcher da sitzen wie wir und die Leute, wir werden immer noch geile Ratschläge haben, gar keine Frage, aber du als Trainer kannst vor deine Mannschaft dich hinstellen und kannst sagen, wir haben alles rausgehauen, mehr ging heute nicht. Und das ist das, was mir nicht nur ich sehe das gar nicht so. Einige wenige Klugscheißer so wie wir oder andere Podcaster, die sehen das dann vielleicht so, aber wenn du dir den Arsch aufreißt und wirklich alles versucht hast, alles reingehauen hast, dann honoriert das auch das Volk. Der Fan. Ist so. Ich sag das deshalb, und da kannst du auch 1-0 gegen Mexiko verlieren. Ja, ich sag das deshalb, weil aus meiner Sicht das... Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die im Hintergrund passieren können, von denen wir keine Ahnung haben, die dazu führen, dass man so ein Spiel abliefert. Weil ich der Meinung bin, dass diese Komponente so mit Geist und Körper... Das klingt zwar esoterisch, aber das spielt eine enorm große Rolle. Das habe ich auch erst gelernt mit dieser ganzen MMA-Geschichte. Weil du halt wirklich, da siehst es halt. Ja, wenn sich zwei auf die Fresse hauen und einem fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen, da siehst du halt sofort, was abgeht. Und da fängt es für mich schon an, dass ich glaube, dass der Özil einfach mental angeschlagen in dieses Spiel gegangen ist. Ja, sich einfach nicht zu 100% sicher fühlt in seiner Rolle, wie er angenommen wird von den Fans. Ich glaube auch, dass es für Neuer schwer ist, auf dem Punkt da zu sein, geistig. Ja, du wirst das noch im Hinterkopf haben nach so einer schweren Verletzung. Du weißt, dass die Augen auf dich gerichtet sind. Nicht, dass ich jetzt sagen will, der Ball war zwingend haltbar. Aber Welttorhüter Neuer hätte den gehalten. Wie gesagt, ich sag nicht, dass das ein Ball ist, den ein Torhüter halten muss. Aber du weißt, was ich meine. Das waren Bälle, die hat er schon mal gehalten. Also nicht regelmäßig. Trotzdem stelle ich Neuer ein bisschen positiv dar, weil trotz seiner kürzlich verhaltenen Verletzung ist er dann derjenige, der in der Schlussphase trotzdem nach vorne in den 16er läuft und sich da reinhaut. Finde ich geil. Ja, bin ich bei dir. Aber du kannst weitermachen mit Boateng, der auch aus einer Verletzung kommt, da aufgestellt wird. Auch hier muss man sich fragen, ist der voll da vom Kopf her? Ist da vielleicht noch was, auch so ein, weil er wirklich sich eigentlich von Verletzung zu Verletzung hangelt in den letzten Monaten. Ist da vielleicht auch noch ein bisschen was drin? Plattenhardt wird vor so eine Situation gestellt, dass er einfach von einer Minute auf die andere mehr oder weniger jetzt hier sein erstes WM-Spiel absolvieren muss. Ein Spieler, der null internationale Erfahrung hat, mit Hertha auch einen komplett anderen Fußball spielt als die Nationalmannschaft, auch da eine ganz andere Rolle hat als jetzt bei der Nationalmannschaft. Das muss man aus meiner Sicht auch mit berücksichtigen und weiß ich nicht, ob du das dann noch kompensieren kannst, wenn dann schon 3, 4, 5 Spieler so ein bisschen fragwürdig sind. Vielleicht sind es auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Ist es nur von außen? Versuche ich halt irgendwo Antworten zu finden auf das, was ich jetzt heute gesehen habe und vor allem auch in den letzten beiden Spielen. Also, oder vor allen Dingen, oder man kann sagen, in den letzten 6, 7 Spielen eigentlich. Wenn du die letzten 6, 7 Spiele dir anguckst, dann spielt Deutschland halt wirklich eher wie so eine mittelmäßige Mannschaft und nicht wie ein Anwärter auf dem Weltmeisterschaftstitel. Und dafür braucht es halt Antworten eigentlich, die aber keiner sucht. Also keiner stellt die Fragen. Keiner stellt die Fragen. Also, und warum nach etwas suchen, wenn keiner... Ist interessiert, ist ja egal. Im Umfeld ist ja alles easy. Es wird so nebenbei gesagt, ja, bin ich seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Jetzt hat man einmal hier Saudi-Arabien 2-1 besiegt. Also muss man sich halt mal vorstellen, die letzten 7 Spiele konnte man nur 1 gewinnen gegen Saudi-Arabien, gerade so mit 2-1, weil die in der letzten Minute das Unentschieden nicht gemacht haben, das sie hätten machen müssen. Das ist schon... Schon harter Tobak, ja. Als Weltmeister ist das für mich was anderes als Spanien, die mit diesem 5-1 dagegen Holland, glaube ich, einfach einen weg hatten danach, so ein Stück weit. Mm-hmm. das war ja auch nicht so, dass das 5-1 über 90 Minuten klar herausgespielt war, sondern das war so ein Bruch dann, der da stattfand in der Mannschaft und danach war es irgendwie durch. Also das würde ich nochmal anders sehen, als jetzt heute das ging. Das kann ich nicht mehr nur als Ausrutscher ansehen. Ist alles sehr pessimistisch hier. Gab es eigentlich auch was Positives? Habt ihr andere Spiele gesehen bei der Weltmeisterschaft? Ja, was? Ich lasse die alle so im Hintergrund laufen. Sag ich dir ganz ehrlich, sie sind so Second oder Third Screen. Ja, maximal, ne? Aber was ich positiv finde, ist die Grundstimmung. Was ich positiv finde, ist die Schiedsrichterleistung bisher. Weil sie stehen halt nicht so im Mittelpunkt wie in den letzten Jahren. Oder in den letzten großen Turnieren, dass immer Schiedsrichterleistungen irgendwie zu irgendwas führten. Was natürlich schon strange war, oder was toll war, waren viele Freistöße sind echt wieder cool. Das hat dann immer was damit zu tun, glaube ich, dass so ein besonderer Ball bei solchen Turnieren gespielt wird, der entweder sehr flattert oder sehr leicht zu kontrollieren ist für diese Leute. Ja. Und was natürlich toll war, ich habe gesehen, Ricky, du hast es gesehen, mein Rocket League-Tor, was natürlich viel geiler war. Ja. Wo mir dann so halb oder dreiviertelmäßig einer abgegangen ist. Das, ich hab's auch gesehen, Pocho. Ja, ich hab's auch das gesehen. Ist schön. Ja. War toll, oder? Unglaublich. Ja. Ja, nee, stark. Also meine Highlights, ich habe auch nur die Zusammenfassung immer beim ZDF-YouTube-Channel gesehen, hab die erste Halbzeit Spanien gegen Portugal gesehen und dann natürlich die Cristiano Ronaldo-Leistung ist schon kein schlechter, kann man mal am Ende des Jahres, des Lebens, der Karriere sagen. Sonst habe ich nichts gesehen. Kroatien fand ich, als ich mir den Kader mal im Kopf durchgegangen bin, fand ich den Kader eigentlich ziemlich geil von Kroatien. Aber Ricky, du sagtest ja schon, wann ist jemals schon mal ein Geheimtipp Weltmeister geworden? Nie. Ansonsten Russland 5-0 gegen Saudi-Arabien. Musst du natürlich erstmal schaffen. Aber ich habe sonst auch kein Spiel gesehen. Ich bei Frankreich, Robbie Williams Mittelfinger war noch so. Ja, toll. Tolles Highlight. Hat jemand von euch diese Eröffnungsshow angeguckt? Ein bisschen habe ich gesehen. Ich habe es mir angeguckt und ich bin ja da auch immer nicht der allergrößte Fan von diesen Show-Einlagen, weil ich habe das noch nie gehört, dass jemand mal gesagt hat im Stadion, weißt du, was jetzt geil wäre? Wenn wir einfach mal so eine halbe Stunde laut Musik laufen lassen, so ein Show-Act, unten welche in albernen Kostümen rumlaufen, das fehlt dem Spiel. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich gesehen. Doch, mit Robbie Williams habe ich gesehen. Ja, das wollte ich nämlich sagen, das ging eigentlich. Also man hat das Gefühl gehabt, das war ertragbar. Also ich hätte gedacht, dass es schlimmer sein wird. Nee, aber das geht mir wahnsinnig auf den Sack. Dieses Pohai immer darum. Und ich frage mich wirklich, welches dumme Schwein auf so eine Kacke kommt. Also das ist so unerträglich. Und wenn ich dann die fettgefressenen Drecksäcke da auf ihren Ehrentribünen sehe, wie sie sich da suhlen in ihrer Geilheit, das ist... Mein Gott, also wenn es mal jemals hier einen Asteroiden gibt, der irgendwie auf die Erde fliegt, dann hoffe ich, dass das die ersten sind, die weg sind. Weil, also das ist wirklich das, was man am wenigsten braucht. Solche fettgefressenen, dekadenten Schweine, ich kann es nur so sagen, ekelerregend, nur noch ekelerregend. Aber gut, ich unterstütze es ja. Ich fand auch diesen Handschlag zwischen dem saudischen Menschen und Putin geil und in der Mitte saß Gianni Infantino, der in der Mitte saß und lächelnd darüber guckte mit den ausgebreiteten Armen wie ich habe Feuer gemacht. Weißt du? Ja, es waren schon Bilder, es waren schon tolle Bilder bei der Also es waren schon für diese paar Tage waren schon tolle Bilder. Nebenbei wird dann so erwähnt, ach ja, das nächste große Turnier machen wir dann in den USA. Mexiko und Kanada, also nicht genau, Preise. Genau. Und dabei macht ihr allein mit Coca-Cola-Spots 15 Milliarden Euro Umsatz. Juhu auf die Strafzelle und Politik hat dann nichts mehr zu suchen. Und das kennen wir ja während der WM und Sommerloch und hast du nicht gesehen. Das ist alles das Gleiche, aber es ist so, ich habe im Moment noch keinen Urlaub. Ich habe erst gegen Ende nächsten Monats Urlaub. Und kann das so ein bisschen, so im Alltag ist so eine WM ganz lustig für nebenher laufen zu lassen. Ob sie mehr in mir erreicht, besonders nach dem heutigen Spiel, wage ich zu bezweifeln. Ich muss auch immer wieder diese Frage aufwerfen, weil du ja Coca-Cola angesprochen hast. Es ist schon sehr merkwürdig, man muss sich das immer mal wieder so vor Augen rufen, finde ich. Wenn man dann die Sponsoren der Nationalmannschaft sieht, was das so für Vereine, sage ich jetzt mal, eigentlich sind. Ja, du hast da halt jetzt Mercedes mit dieser Dieselnummer. Ich weiß, das ist jetzt, werden viele sagen, oh, ja, aber es ist ich weiß schon, wo du drauf hinaus willst. Adidas, die jetzt auch nicht mit den geilsten Produktionsstandards protzen können, sage ich jetzt mal. was ich natürlich auch mal merkwürdig finde, wenn du dann so Coca-Cola, McDonald's und sowas als großen Sponsor hast, Bitburger, ja, da kannst du 10 mal 0,0 hinschreiben, aber ja, das bleibt trotzdem Bier, ne? Aber man regt sich dann auf, wenn Maradona mal, also er hat ja vielleicht auch noch mehr gemacht, aber das, was man auf jeden Fall erkennen konnte, dass sich eine Zigarre reinpfeift, so. Ja. Das ist dann der große Anstoß, aus meiner Sicht zu Recht, den man da nehmen kann, dass er sich da nicht an die Regeln hält, dass man nicht rauchen darf, und mit Sicherheit ist Rauchen nicht jetzt unbedingt das Allergeilste, aber man kann auch vielleicht sagen, dass ein erwachsener Mensch das dann für sich entscheiden soll. Ich finde es dann viel schlimmer, wenn man sich als DFB, der dann auch immer wieder so den Zusammenschluss mit den jungen Fans sucht, ja, da mit einem großen McDonald's-Einlauf-Gewinnspiel um die Ecke kommt, ja, und Coca-Cola, es ist schon manchmal widerlich. Und man könnte sich einfach abdrehen und sagen, ja, okay, dann kümmere ich mich halt um was anderes. Aber wenn man sich so umschaut, merkt man relativ schnell, es ist fast überall so. Es ist einfach unsere Welt geworden. Das ist unsere Welt, ja. Die hält uns jeden Tag den Spiegel vor und wir gucken trotzdem rein. Ja, man ist ja selber nicht besser. Nur weil man es erkennt, bedeutet es ja absolut nicht, dass man jetzt irgendwie jetzt hier so zum... Und ich will den Begriff des Gutmenschens gar nicht benutzen, weil ich finde, der wird häufig falsch benutzt. Aber weißt du, es geht mir nicht darum, mich über irgendjemanden zu stellen oder sonst irgendwas. Aber man muss sich diese Fragen manchmal eher unter einen. Ja, man muss ja auch manchmal diese Fragen für sich selber stellen, finde ich. Also ist das eigentlich gut, was du hier unterstützt? Also weil du unterstützt es letzten Endes, indem du im Endeffekt nur noch darüber schreibst auf Twitter, nur noch darüber sprichst in deinen Podcasts, nur noch anschaust, also nur noch das läuft im Fernsehen, nur noch das guckst du auf YouTube. Das ist halt dieser utopische Gedanke, der in jedem guten Endzeit-Epos-Cyberpunk-Spiel verarbeitet wird, dass die großen Konzerne irgendwann alles übernehmen und auch selbst deine Gedankenwelt. Und genau an dem Punkt sind wir langsam angekommen. Also jeder sollte sich erstens das neue Cyberpunk 2077 holen als Spiel. Sieht echt geil aus. Und zweitens nochmal Blade Runner. Ja, Ego. Ich liebe Ego. So, und in deiner, klar, das verstehe ich, dass das dein Ding ist. Warum? Na, ist das Ego-Perspektive ist doch auch dieses CSGO, da wo du nur die Griffel vorne siehst, oder? Ja, das ist richtig, aber ich spiele jedes Spiel in Ego, auch wenn Third Person möglich ist. Ich spiele auch PUBG in Ego, ich spiele Fallout in Ego. GTA auch? Achso, ist ja geil. Ja. Nee, halt, ich habe das jetzt gerade, das hat man später dann ja erst hinzugefügt, oder? Dieses Third Person. Ja, das hat, aber spiele ich dann auch, nee, man hat First Person später hinzugefügt und das spiele ich auch in First Person, ja. Ach, sowas, okay, ja, stimmt, sowas, ja. Ja. Ja, ja, also es sind viele Baustellen, die Jogi Löw hat. Wann ist eigentlich das nächste Spiel? Weiß das jemand von euch? Samstag, glaube ich. Nächsten Samstag schon? Ist ja gerade mal 6 Tage Zeit. Was würdet ihr jetzt so spontan ändern, wenn ihr jetzt was ändern, also einfach mal so spontan was ändern dürftet? Was wäre das Erste, Pocho? Ich würde hingehen und würde auf jeden Fall mal die Leute spielen lassen, die man eigentlich nicht erwartet, weil die müssten eigentlich jetzt so geil sein, eine geile Leistung zu zeigen, so ein Julian Brandt oder so, dass die richtig brennen. Und genau das hat gefehlt. Ja, ich bin da auch so ein unromantischer Typ. Was willst du jetzt ändern? Wir wissen doch alle, wie es enden wird. Wir kommen als Zweiter, vielleicht sogar auch noch als Erster weiter und humpeln irgendwie so im Viertelfinale raus. Ist doch so. Ja, wenn es blöd läuft, schon im Achtelfinale, wenn wir da auf Brasilien, gegen Brasilien treffen, macht man sich wahrscheinlich schon größere Sorgen, ja. Ja, ich meine, irgendwie was musst du ja tun. Es ist ja immer so. Also du kannst ja nicht mit derselben Truppe wieder auflaufen. Ich fand auch Müller als Leader heute erschreckend schwach. Da kam wirklich enorm wenig. Aber das sind, weißt du, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Löw mit sowas umgeht. Weil er ja viele Spieler immer wieder nominiert und mitnimmt, also einsetzt, das wollte ich eigentlich sagen, die vermeintlich ja große Verdienste für ihn und für die Mannschaft geleistet haben. Also das ist ja schon was man bei ihm erkennen kann, was ich im Prinzip auch okay finde, wenn man das macht, aber natürlich ist es halt auch ein Stück weit dann die Leistung, die über die Aufstellung entscheiden sollte, und in jeder anderen Mannschaft, Bundesliga-Mannschaft, wäre das auch so, wenn du deine Leistung nicht bringst und das über einen längeren Zeitraum, bist du halt raus. So, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Das wäre halt der erste Kopf, der bei mir rollen würde. Mesut Özil. Wird wahrscheinlich auch, ja. Und dann weiß ich, ob 10? Nee, wird er nicht. Wird nicht. Ich glaube auch nicht. Ende. Der wird von Anfang an spielen. Draxler wird raus müssen. Echt? Ich denke, Draxler muss raus. Ich denke, Werner muss raus. Der ist eh verletzt, so wie es aussieht. Ja. Blattenhardt wird raus müssen, weil Hector zurückkommt. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Khedira das Bauernopfer ist. Weil der Also ich glaube schon, dass man sich von ihm noch ein bisschen mehr erhofft hat, nachdem man ja gesehen hat gegen Mexiko, dass die große Manndeckung genommen haben, ihn so voll aus dem Spiel genommen haben. Und dann hing es sozusagen an Khedira, der aber auch relativ einfallslos mit seiner Rolle umgegangen ist. Und vielleicht, das kann man jetzt im Nachhinein sagen, obwohl ich die ganze Zeit absolut dafür war, dass Khedira spielt, aber vielleicht wäre dann Gündogan, der auch noch nach vorne hin etwas präsenter ist, so möchte ich es mal ausdrücken, der bessere Spieler gewesen. Aber auch er hat natürlich diese Kopfnummer jetzt noch mit sich rumzutragen. Und Goretzka wäre da nichts für dich? Stimmt, den muss man auch berücksichtigen. Heute wäre definitiv was für mich gewesen, weil ich mir, nicht vorstellen kann, dass der noch viel schlechter gewesen wäre als Khedira. Weil Khedira, dem fehlt da auch so dieses, was ihn sonst auszeichnet, dieses Gallige. Ja, also der ist auch das ein oder andere Mal liegen geblieben, wenn er der Meinung war, jetzt sollte es eigentlich mal einen Freistoß geben. Das ist sowas, da gehe ich. Das kann ich nicht verstehen. Steh doch auf und renn. Wie kannst du denn da liegen bleiben? Wenn der nicht pfeift, dann wird er auch nicht pfeifen, wenn du da jetzt noch liegen bleibst und die Arme ausstreckst. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich eine Mentalitätssache, dass du in dem Moment aufspringst und hinterher rennst. Und wenn es dir wehtut am Bein, dann lass dich danach behandeln. Oder leg dich hinten hin. Aber nicht vorne liegen bleiben, wenn alles gerade nach hinten abgeht. Weil ich glaube, so fiel auch das 1-0, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. War es nicht Khedira, der da vorher den Ball verloren hat? Oder bin ich jetzt falsch? Ihr müsst jetzt auch mal. Ich habe mir aufgeschrieben. Ich kenne mich da nicht aus. Ja. Ich habe so drauf gehofft, dass ich irgendwann ein WM-Feeling bekomme, aber es ist dann doch nicht so. Bei mir ist auch keins. Kann mir auch nicht vorstellen. Wenn wir jetzt 10-0 gewonnen hätten, wäre es, glaube ich, auch nicht gekommen. Ich freue mich schon so auf den VfB. So sehr, dass ich mir heute nochmal überlegt habe, aber ich habe es dann, nee, ich mach's nicht. Jahreskarte. Für einen Moment habe ich es mir nochmal überlegt, ob ich gucken soll, ob es noch welche gibt. Aber dann habe ich gesagt, nee, das macht einfach keinen Sinn. Aber im weißt Winter du, auch keinen Spaß. Im Winter macht es keinen Winter Spaß. Winter ist das Schlimmste. Aber weißt du, was mich wundert? Sky hat sich bei mir immer noch nicht gemeldet. Am 30.06. läuft mein Vertrag aus. Bislang keine E-Mail. Eine Woche vorher kriegst du es. Okay, ich denke an dich. Ja. Wenn dann das Telefon klingelt. Hallo. Und wenn ich hab's sogar schriftlich gekriegt. Also, oder muss ich dich auch noch was fragen, Pocho? Und zwar habe ich mir natürlich mal angeguckt, was die Telekom so zu bieten hat an Streaming. Und da musst du mir vielleicht mal ein bisschen weiterhelfen. Also der Fußballteil ist jetzt beendet. Falls noch jemand auf Fußball-Content hofft, kommt nie mehr. Außer ihr wollt noch was sagen, aber von mir kommt nichts mehr. Jetzt kommen persönliche Fragen an Pocho. Und zwar habe ich gesehen, gibt's ja hier so Pakete. Warte, ich rufe mir das mal auf, was für mich interessant ist. Chris, hast du das schon abgeschlossen inzwischen? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe das Lilly gesagt und die meinte, ja, machen wir. Also, Gerade auch RTL Passion. Mann, genau darum geht es mir auch hauptsächlich. Interessiert dich ja dann vielleicht auch, was wir jetzt herausarbeiten können. So, jetzt gehen wir hier mal auf Fernsehen. Ist das richtig oder muss ich da auf irgendwas anderes, Pocho? Nee, ist schon richtig. Kommt gleich hier so ein Trailer, das ist mir zu den TV-Paketen. So, jetzt haben wir hier, da fängt es schon an, Pocho, muss mir helfen, Entertain TV Plus und Entertain TV Normal und dann gibt es noch Entertain TV Sat Plus und Entertain TV Normal. Was hast du denn erstmal für einen Empfang? Würdest du dann ganz zur Telekom wechseln oder hast du schon da irgendwas? Oder ich habe alles bei der Telekom außer Fernsehen. Also mein Internet zu Hause und mein Internet am Telefon. Ja, wunderbar. Dann solltest du das nicht nur da suchen, sondern dann vielleicht auch mal da jemanden anrufen, weil die geben dir bestimmt auch einen Hinweis darauf, wie du noch Online-Vorteile sichern kannst, die ich dir so auf Anhieb gar nicht sagen kann. Aber das wird für dich nur eine Zubuchoption sein. Also normal empfängst du so über Satellit dein Fernsehsignal oder hast du so eine Box? Ich habe eigentlich eine Satellitenschüssel. Okay, du könntest aber dann theoretisch ja auch Fernsehen über IP gucken. Habe ich da einen Vorteil? Ja, weil du dann eine Box kriegst, zum Beispiel Entertain TV Plus, hast du dann direkt so einen Festplattenreceiver da drin und du kannst halt auch zeitversetzt Sachen gucken. Oh, hier schreibt mich gleich jemand im Chat an bei der Telekom. Herzlich willkommen. Ja. Nee, will ich jetzt nicht. Ist es. Okay, das heißt, mit dem Plus, mit dem Satelliten Plus, habe ich das nicht. Ich denke, dann wird es wahrscheinlich über eine andere Quelle laufen, aber da kenne ich mich nicht so aus, weil ich mache das seit Jahren über IPTV. Okay, weil der erste Unterschied, Chris, vielleicht für dich auch ganz wichtig, weil es ist ja so, man sitzt ja ganz oft da und ist bei Sender 250 und hat immer noch nichts gefunden. Ja, ganz oft passiert mir das, ja. Und bei Entertain TV Sat Plus hast du rund 300 Sender, davon 65 in HD. Okay. Und bei IPTV Plus hast du. Boah, was ein Tor, Entschuldigung. 100 Sender und 45 davon in HDTV. Boah. Also, ist natürlich schon, Pocho, was würdest du da sagen? Kommt man mit den 100 Sendern überhaupt aus? Ja, du, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wichtig wird dann sein natürlich das Big TV-Paket. Ach, das nochmal extra. Das nochmal extra. Mhm. Da kann ich dir noch, kann ich im Moment, ich such's mal gerade raus. Eine Durchwahl geben. Ja, genau. Also jetzt gehe ich mal zu Entertain TV ohne Sat. Ja. Mhm. Ist auch nicht so kompliziert. So, jetzt habe ich hier Entertain TV Plus auswählen. Bestimmt ist irgendwas. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt muss ich aber noch Magenta zu Hause. Ja, ja, also, das hab ist ja gar nicht so schlimm. Ja, das hast du ja wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe hier Magenta, wenn ich es nicht mehr im 3, oh, ist alles ab. Ich weiß gar nicht, was ich für Magenta habe. Ich habe doch diese Hybrid-Geschichte. Darf man da trotzdem mitmachen? Da darf man bestimmt trotzdem mitmachen, ja. Hier, Telekom TV Big. Über 50 zusätzliche Pay-TV-Sender, rund 40 in HD. Chris, das was für dich? Mann, ich guck doch kein Fernsehen. Was willst du denn von mir? Was guckst du jetzt gerade? Du guckst doch Fußball. Ich gucke Fußball, ja. Na, du guckst doch Fernsehen. So. Ja. Mindestvertragslaufzeit 1 Monat. Das ist ja schon mal cool. Das heißt, ich kann jeden Monat kündigen? Ja. Da, ist das echt so? Ja, ist recht. Ist ja, dann machen wir das, mache ich das sofort. Das ist ja mega cool. Da, also ja, dann kann ich einfach sagen, so jetzt, oder ist das so, dass man zwar jeden Monat kündigen kann, aber das 3 Monate im Voraus oder so. Nein. Du hast 4 Wochen Kündigungsfrist halt. Und du hast diese IPTV-Box oder was? Ja, ja. Ist sie gut, ja. Ich würde, glaube ich, nur IPTV nehmen. Ja, ja, die ist super. Hm. Na, hast du eine Satzschüssel? Die gibt es, glaube ich, auch in Weiß für dich, glaube ich. Ja, gibt es verschiedene Ausführungen. Ja, ich glaube, mit 2 Terabyte. 2 Terabyte? Gibt es, glaube ich, auch, ja. Ja, okay. Ich habe eine Satellitenschüssel, ja. Aber ja, ist und, ja vollkommen egal. Warum willst du noch was aufnehmen? Du kannst ja zeitversetzt gucken. Also das ist ja alles kein Problem mehr. Ja, aber wäre dann für dich Sat nicht sinnvoller, weil du hast ja da nur 100 Sender. Was mit IPTV? Ja, die 50 kommen ja da drauf. Und da sind die wichtigen Sender wie Fox also, dabei, Ziffi. Was? Ziffi. Aber Ziffi, ja. Man sagt Ziffi. Und RTL Passion in HD. Also, Also ich habe ja diese 2 Terabyte-Platt oder 1 Terabyte von Sky. Und ich bin damit insofern zufrieden, weil das für mich mein Archivar ist. Also ich denke da nicht dran, ach, da wolltest du ja eventuell nochmal hier, ich gucke zum Beispiel Reh auf Arte ganz gerne. Regards, diese, ihr seid doch behindert, das ist eine ganz normale Doku-Scheiße, ja, die jeden Tag sein. Ja, das nehme ich halt auf. Da gucke ich immer am Montag, was so die Woche da kommt und manchmal sind da ziemlich geile Themen. Und das vergesse ich halt. Und dann denke ich halt nicht dran, ach, du wolltest dann gucken, dann guckst du mal, was du auf der Festplatte noch hast und hast du dann ein paar Folgen. Deswegen finde ich das ganz charmant, noch einen Festplattenreceiver zu haben. Ja, ja, aber den hast du auf jeden Fall, okay, so dass gut. Es auch reicht. Du kannst ja dann auch theoretisch sagen, mir ist die Qualität nicht so wichtig, dann nimmst du so ein SD auf, dann passt ja noch viel mehr drauf. Okay. Was, machst du ein gutes Verkaufsgespräch gerade, Potscher. Also ja, mich hast du schon. Ja, gut. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, dass sie dich bei Borussia Mönchengladbach nicht genommen haben, verstehe ich. Ja. Ja. Ich sehe ja gerade, es gibt ja dann noch verschiedene andere Pakete. Ich bin schon so weit, dass ich jetzt bei den anderen Paketen. Aber bei Big TV hast du ja sozusagen schon die ganzen Pakete drin. Na, jetzt pass auf. Jetzt, wenn ich jetzt Fußball. Ich habe Internet 350. Dann muss ich aber. Also, das geht jetzt nicht, dass ich jetzt Sky darüber buche, über diese IP-Box oder was. Doch, natürlich. Habe ich ja auch so gemacht. Aber da zahlst du dann den fetten damit Knubbel oder was? Da bezahlst du den Knubbel an Sky halt noch zusätzlich, ne? Ja, aber da gibt es keine Angebote. Oder gibt es da auch die Möglichkeit? Es gibt im Moment bei Sky ja das Angebot, dass du, wenn du neu einsteigst, dass du irgendwie ein Jahr lang 50% Spaß oder so. Aber ich will mich für Sky nicht mehr abhängig machen von Sky. Ich eigentlich auch nicht, aber ich muss alle Optionen checken, weil ich muss ja Fußball gucken irgendwie. Ja, nee, muss ich nicht. Genau, das muss ich halt nicht. Ich muss es halt nicht live gucken, weil ich die Möglichkeit sowieso in 3 von 4 Wochen im Monat nicht habe. Ja. Darum ja, stimmt, aber deine Mannschaft guckst du das nicht, wenn Gladbach spielt? Ja, wenn er arbeiten ist, Mann. Ich bin ja arbeiten. Nachträglich. Wenn er samstags arbeiten. Ja, ja eben, aber nachträglich brauche ich es ja nicht irgendwo live zu haben, zu abonnieren. Ja, dann kann ich es auch bei The Zone oder irgendwas gucken. Aber da gibt es ja nur die Zusammenfassung. Ja, aber ich setze mich doch nicht 90 Minuten hin, wenn ich weiß, wie das Ergebnis war. Ricky, ganz im Ernst, du guckst doch nicht. Jetzt bleibt mal bitte beide ganz ruhig. Ricky, du willst mir doch nicht sagen. Du kannst samstags 15.30 Uhr nicht, weil du auf dem Geburtstag bist. Kommst um 20 Uhr nach Hause und denkst du guckst jetzt nochmal 90 Minuten das Spiel, wo du eh schon weißt, wie es ausgegangen ist. Hast du einen Dachschaden? Du guckst wirklich das ganze Spiel von Stuttgart nochmal, obwohl du weißt, dass er 2-0 verloren. Selbst wenn ich es schon gesehen habe, im Stadion gucke ich es nochmal. Ich kann ja nichts dafür. Ich mache es wirklich so. Ich gucke dann auch nochmal alle Zusammenfassungen. Nee, also ich nehme dann Sportschau auf. Ich nehme dann dieses, was bei DSF kommt oder wie der Sender heißt. Und da so. Und da gucke ich alles nochmal an. Und dann, wie gesagt, wenn ich im Stadion war, muss ich das Spiel auch nochmal bei Sky gucken danach. Und ich könnte mir, also wenn es diesen komischen, wie heißt denn das nochmal, diesen Trainerfeed da geben würde. Weißt du, wo du das in der Totalen siehst, was die immer bei Eurosport zum drauf rum. Das wird sie auch nochmal komplett das. Ja, genommen. Diesen Trainerfeed, das ist für mich das Allergeilste. Das wäre, also ich müsste das Spiel einmal so im Stadion sehen dürfen, dann würde ich nach Hause fahren und würde es mir bei Sky angucken und anschließend dann nochmal an diesem Trainerfeed. Das wäre für mich, also da würde ich Geld für bezahlen, falls das jemand anbietet irgendwo. Das wäre für mich das absolute Highlight schlechthin. Da habe ich das Stadionerlebnis, danach habe ich das vom Behinderten-TV, da weiß ich sozusagen, was die Allgemeinheit über das Spiel denkt. Und danach kann ich mir selber nochmal ein Bild von machen. Ja, sind alle Felder abgedeckt. Nee, ich gucke mir das schon sehr, sehr gerne an. Und wenn Spiele natürlich sind, die zeitgleich laufen, zum Beispiel die ganzen Hamburg-Spiele habe ich mir zuletzt alle aufgenommen und habe die ja, klar. auch nochmal angeguckt. Das mach ich auch immer so. Eieieiei. Ich weiß, das wäre jetzt genauso geil. Ich weiß, dass du es nicht tun wirst, Ricky, weil du mich dafür nicht kritisierst. Aber das würde jetzt irgendjemand in meinem Umfeld sagen, der mich vorher dafür kritisiert, dass ich ja 4 Stunden am Tag am PC sitze und zocke oder 8 oder 16 oder 23. Du brauchst gar nicht lachen. Rat mal, warum mein Klingelton so ist, wie er ist. Ja, das ist ja kein Zufall. Ich kann es mal einspielen. Das ist mein Klingelton hier. Ach, ich freue mich schon wieder. Es ist immer schön für mich, wenn ich das höre. Das macht mir immer wieder Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Du bist, das Geile ist bei dir, du bist ein Junkie in der Hinsicht. Du bist wirklich ein Junkie in der Hinsicht. Wenn du irgendwo angefixt wirst, dann gehst du daran zugrunde. Nee, das nicht. Meine Güte, da wäre ich der Letzte, der sagt, dass jemand daran zugrunde geht. Aber, ich bin der Erste, der das sagt. Aber du gehst halt. Gehst halt in die Richtung dann und dann ziehst du dir wie Venom, ziehst du dir die Sachen rein. Und dann ich sehe so einen Ricky. Der Poncho hat so recht. Ich hab mal. Kennst du diese Szene aus dem Trailer von Venom, wenn der so da drüber kommt und sagt, Who are you? Und dann sagt, We are Venom. So, und da siehst du bei Ricky, siehst du dann so in dem Schwarz-Weißen, wie früher die Fußbälle waren, ne? Und dann siehst du einen Korkut, der über Ricky wächst und We are Venom. Ne? Aber, ja. Ich finde Ricky deutlich attraktiver als Tom Hardy, das, muss ich sagen. Danke, obwohl ich den auch gerne mal ficken würde. Ich habe, als der Summer of Punk losging und ich beim Thema Wrestling wieder voll eingestiegen bin, da habe ich mir innerhalb von einem Monat 70 DVDs bestellt. Damals hat man das ja noch so gemacht. Das waren über 2000 Euro, die ich in DVDs versenkt habe. Ja, habe ich alle noch. Ja. Hauptsache, du hast den Money in the Bank Pay-Per-View von 2011 noch, denn der war wirklich großartig. Ja, da stehe ich bis heute mit meinem Namen. Ich habe mir sofort die DVDs immer bestellt, sobald die bei Silverline oder wie das hieß damals. Ja, genau. Gab. Ja. Naja, habe ich mir dann immer gleich bestellt. Und hatte dann schon immer so Coupons. Also es war bei mir dann immer so, ja, hier, der bestellt so viel. Wenn du jetzt eine DVD aussuchst, kannst du noch irgendwie so eine Classic-DVD umsonst mit dazu nehmen. Und dementsprechend. The Best of ECW 96 oder sowas. Nee, es war dann schon noch schlimmer. Also so Royal Rumble 88, wenn es da schon gab. Also so richtig oldschool. Smoky Mountain Wrestling oder sowas. Aber ich habe einmal eine DVD gekriegt, das hieß irgendwie The History of Smoky Mountain oder so. Und also erst denkst du so, fuck you, ist nicht interessant. Dann habe ich mir irgendwann mal angeguckt, als ich den ganzen Scheiß. Richtig geil, ja, war richtig gut. Und das stimmt schon, ja. Wollen wir den SummerSlam 2018 zusammen gucken? Nein, ich bin nicht mehr kein Geld auf. Genau, 4 Stunden naja, ist die wieder. Naja, muss ich noch in eine Live-Konferenz mit Manu Thiele oder so auch, bitte. Wenn gar nicht ihr Lust auf Fußball habt, dann geht jetzt auf ZDF Sport mit Manu Thiele. Poncho, wie ich es geschrieben habe, man darf nie vergessen, wessen Schwanz er schon im Mund hatte. Ja. Er war hier bei unserem tollen Programm, Non-PG. Er hat mit mir schon gesoffen. Ja gut, das ist jetzt noch nicht so, also kein Alleinstellungsmerkmal, oder Chris? Da gab es schon ein paar, die mit dir gesoffen haben. Da war er aber zum ersten Mal menschlich. Na, da hast du aber auch viel weggemacht, muss man sagen. Weißt, wen du da entdeckt hast bei dem Podcast, ne? Absolut, da habe ich gedacht, das ist ein Mann, der gehört ins Fernsehen, den frage ich. Ja, fertig. Ja, dann hat es der andere geschafft ins Fernsehen, komischerweise. Ja, so kann es manchmal laufen im Leben. Nee, aber darauf wollte ich zu sprechen. Über deine Entscheidung nach, wo du jetzt wärst, wenn Fanny du Manu Thiele weitersportet hättest. Ich könnte heute noch Fanny mit Manu Thiele über Catching reden. Fanny sitzt true. Ja, nee, also die Einschätzung von Pocho, die stimmt schon. Wenn ich dann irgendwas finde, was mir Spaß macht, dann stürze ich mich da auch rein, weil es halt geil ist. Das Problem ist halt, man hat zu wenig Zeit. Also es ist ja nicht so, dass das andere, zum Beispiel MMA, ja, UFC, gucke ich immer noch alle Events eigentlich, aber natürlich nicht mehr an einem Vormittag, so wie sonst, sondern das verteilt sich dann halt. Also bleibt mal hier was liegen, guckst mal da einen Kampf nicht, aber ich gucke mir immer noch. Apropos, war Punk nicht so gut. Ja, da war es knapp, sag ich mal. der Dana White hat den Jackson, hat er ja nicht unter Vertrag genommen, ne? Ja, das war aber abzusehen, weil der ja trotzdem nicht gut ist. Also da würde sich Dana White letzten Endes, weißt du, wenn du dir gerade aus dem rechten großen Zeh einen Spreißer rausziehst, würdest du dir den linken stecken, sozusagen. Also der ist halt auch nicht gut. Du willst den nicht in der UFC haben. Nur Punk ist halt noch viel schlechter. Okay. Muss man halt leider so sagen. Und das ist nicht überraschend. Und ich fand Joe Rogans Analyse im Nachhinein war die passendste. Der Typ ist halt einfach kein Athlet im Sinne von Athlet. Ja, also Sportler, so kann man es im Endeffekt sagen. Weil wenn du einen Typen nimmst, zum Beispiel, der, weiß ich nicht, 20 Jahre lang Hochleistungsfußballer war oder NBA-Spieler oder sonst irgendwas, den würdest du dazu bringen, dass er zumindest besser aussehen würde im Octagon als CM Punk. Das würdest du hinbekommen. Aber Punk ist halt nicht dieser Typ und das ist auch in Ordnung. Ja? Er hat seinen Traum, er durfte den leben sozusagen, aber er wird nie, selbst wenn er mit 19 angefangen hätte, diesen Sport zu betreiben, ein erfolgreicher Kämpfer werden und auch sonst kein erfolgreicher Sportler. Das ist halt einfach so. So Leute gibt es und ich wahrscheinlich zählen wir da auch dazu. Ja, also ich glaube auch nicht, dass einer von uns dieses Zeug zum Hochleistungssportler hätte. Aber es ist natürlich schwierig, glaube ich, und das hat man jetzt am Samstag gesehen, wenn du dann so einen Typen plötzlich in der besten Organisation der Welt siehst, ja, kämpfen siehst, auf der Maincard, ist schon schwierig. Also ich habe mir da mehr erhofft, um das auch etwas zu legitimieren zu können, ja, dass er da kämpft, aber es ist echt schwer. Also wir haben ja Ähnliches schon bei der Weltmeisterschaft gesehen, aber so ein Leistungsunterschied, selbst da nicht. Aber er hat gekämpft, er hat Herz gezeigt. Das war das Einzige, was er zeigen konnte, was er zeigen musste. Ja, klar. Also es war jetzt nicht so, dass er da nach 3 Minuten abgeklopft hat, weil er einfach jetzt, sag ich mal, erkannt hat, er gewinnt hier nicht, sondern er hat sich dann durchgekämpft. Und man muss dann bei solchen Kämpfen natürlich schon sagen, eigentlich muss der Mike Jackson hätte eigentlich den Kampf finishen müssen und hätte es auch jederzeit können, muss man dazu sagen. Natürlich. Aber er hat es halt nicht gemacht so und dann muss vielleicht die Ecke das auch erkennen, aber das ist immer ganz schwierig, da das Handtuch zu werfen und den Kämpfer rauszunehmen, weil es in diesem Sport halt wirklich möglich ist, mit einem Schlag den kompletten Kampf auf den Kopf zu stellen. Und das hoffst du auch als Coach, weil du ja, der arbeitet mit dem jeden Tag. Und es wird irgendwas geben, was Duke Rufus dazu bringt, zu glauben, dass CM Punk kämpfen kann. Geld ist ein Punkt. Und Geld ist ein Punkt, ja. Ja, es wird aber auch was im Training sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen, also Duke Rufus hat das mal ganz am Anfang gesagt, als Punk zu ihm kam. Er hat auch eine Reputation zu verlieren als Coach. Mhm. Und das stimmt. Ja, also das ist immer schwierig, da so einen Showmove mitzumachen für ein paar hunderttausend Dollar. Ich glaube aber auch, dass Duke Rufus weiß, dass die Welt weiß, dass er dann Tanzbären trainiert hat. Aber er hat das Problem, dass er noch mit seinem größten Star im Roster sozusagen, also seinem ehemalig größten Star, Anthony Pettis, auch schon jemanden hat, wo man sagt, ja, vielleicht ein bisschen überschätzt, vielleicht doch nicht so gut. Sag mal, Ricky, jetzt zum Schluss nochmal kleiner Funfact. Wusstest du, dass Anthony Pettis das Burger Pettis erfunden hat? Jetzt, Pocho, erzähl doch nochmal das von Zeigler. Soll ich wirklich? Ja, jetzt will ich es wissen, weil ich habe es nicht mitbekommen. Du hast es nicht mitbekommen, also. Ich auch nicht. Folgendes, ich stell's mal rein. Es war so, dass ich mir von Anfang an, dass auch da nochmal ein Verkaufsargument für Entertain, dass ich mir die Übertragung des Deutschlandspiels angeguckt habe. Und dann war es so, dass diese folgende Einblendung direkt nach Start des Spiels kam. Diese hier, Moment. Das wird spannend. Ich kann mal kommentieren. Der Chat ist ruhig. Jetzt kommt Pocho, gibt eine Nachricht ein. Hier ist Pochos Status. Und lasst es mich euch bildlich beschreiben. Pocho hat einen Tweet abgesondert. In Russland weiß man schon vorher Bescheid. Hat es natürlich mit einem Hashtag versehen. World Cup 2018 in Russia. Ich glaube, das ist der erste, der diesen Hashtag benutzt. Und hat ein Bild gepostet von dem kleinen Fehler, den es zu Beginn des Spiels Deutschland gegen Mexiko gab, nämlich wurde von der ZDF oder wahrscheinlich vom Weltbild 3:0 für Deutschland eingeblendet, bereits nach 19 Sekunden. Was so, und jetzt, Pocho. Dann geht's dann weiter, ne? Ja, dann hat irgendwann Zeigler auch darauf reagiert, aber erst nach 20 Sekunden den Screenshot gemacht. Hier, warte, Pocho, lass mich die Hörer mit ins Boot holen. Du weißt, das sind die, die uns am wichtigsten sind. Ja, das ist so. Arndt Zeigler schrieb: Also wenn es wirklich so ausgeht, wisst ihr, wer es nach 20 Sekunden vorhergesagt hat. Zwinker-Smiley. Jetzt hier sieht man sofort den Hashtag-Profi, nämlich er hat Hashtag GERMAX genommen und natürlich Hashtag WM 2018. Pocho, du Vollpfosten. Du kannst ja nicht da WM 2000 World Cup 2018 Russia in Moskau bei Helene hinterm Bette. Also, war mein Fehler. Gut. Darauf habe ich dann reagiert und habe gesagt, bei mir war das Orakel noch schneller. Ach, und der Tweet auch, weil ich den vorher geschrieben habe. Und dann hat Zeigler darauf geantwortet, wir haben es ja erst noch hübsch gemacht. Stimmt. Das und war schön. Und dann habe ich halt geschrieben, dass sie halt die wirklichen Profis sind, da machst du halt nichts. Und dann kam nichts mehr. Nicht mal ein Like. Doch, der Like kam noch da drauf. Ja, okay. Dann weißt du auch, dass der Zeigler nicht selber twittert. Weil er hat mit Sicherheit noch was geschrieben. Ja. Ich bin sehr ans Herz gewachsen. Also ich bin sehr spät erst Fan geworden. und er ist mir sehr ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Also zuerst dachte ich immer, das wäre halt so eine typische öffentlich-rechtliche Nummer, also so ein Versuch, lustig zu sein mit Fußball und so. Bis ich dann merkte, nee, das ist einfach geil. Und der Typ, ich wusste ja auch nicht, dass er der Stadionsprecher ist von Werder Bremen. Aber der Typ ist gut. Gefällt mir. Sehr, sehr guter Mann. Respekt, wie wir hier sagen. Da habe ich noch eine Frage an Pocho. Und ein Stück weit auch an Chris. Hier vereinigen sich beide wieder ganz gut. Und zwar, Chris, es gibt einen Spieler in Hannover, dem wird nachgesagt, dass er 18 Millionen Euro wert sein soll. Die Rede ist natürlich von Fülli, wie ihr ihn nannt, Niklas Füllkrug. Pocho, erstmal deine Einschätzung. Findest du 18 Millionen zu wenig für den Spieler oder würdest du sagen, nö, das reicht? Das Schlimme ist, ich höre jetzt die Zahl wirklich zum ersten Mal. Ist das wirklich so, dass Sie das sagen? Ja, 15 Millionen plus Bonuszahlungen, dann kommen Sie auf 18. Ja, nee. nicht so gut. Erinnert dich so ein bisschen an so einen, an Cordoba, kann das sein? Gab es mal in Köln einen geilen Transfer letztes Jahr? Ja. Was hörte sich auch ähnlich von der Zahl her an, ja. Ja, was sagen die Leute in Hannover, Chris, zu dem Thema Füllkrug? Ja, das ist ein leichtes Schmunzeln. Dazu kommt noch, dass Füllkrug Hannoveraner ist und Füllkrug ein Bekannter vom Patenonkel meiner Tochter ist. Wirklich, wirklich wahr. Und ich habe da Geschichten mal, also das soll wohl ein ziemlich lamer Dude sein, so. Und da denke ich mir, der soll 18 Millionen wert sein? Das ist doch völlig lächerlich. Was bin denn dann ich wert? Ne? Also nee, ich für 18 Millionen sofort verkaufen, wo muss ich unterschreiben? Also Martin Kind denkt sich wahrscheinlich auch, um Gottes Willen, tütet das Ding ein. Aber man muss sich wahrscheinlich auch denken, Hannover gibt momentan, das war aber knapp, momentan gibt Hannover nur ab. Sie geben nur ab, sie verpflichten gar nichts. Was ist mit Horst Held los? Die haben doch einen Spieler geholt. Wen denn? Was habe ich dann neulich erst gesehen? Hier, da haben sie den vom VfB haben sie Asano geholt, dann Haraguchi von Hertha haben sie geholt. Haraguchi haben sie geholt, ja, aber das und war noch ein. Jetzt hör mal auf, ihr müsst doch mal wissen, wo er herkommt. Aber ohne Scheiß, dass ihr den Asano holt, finde ich schon merkwürdig. Der Original so, VfB, so die komplette Halbserie, nicht mal im Kader stand. Echt jetzt? Ja, der hat, also Asano ist ein super geiler Spieler, weil er Tempo hat ohne Ende und der passt halt geil in eine Zweitligamannschaft, weil die denken, ohne Scheiß, dass da gerade hier der Fluxkompensator bei irgendeinem angeworfen wurde und siehst nur noch so zwei so qualmende, rauchende Feuerspuren vor dir zwischen, aber dann ist es so, wie bei allen Japanern, die können halt keine Tore schießen und ich weiß ja auch, woran es liegt, das wusste ich lange nicht, aber mittlerweile weiß ich es. Es ist ja ohne Scheiß so, dass die Jugendmannschaften in Japan ohne Tore spielen. Die zählen auch die Tore, die sie schießen. Es ist ja so. Ja, ja. Also das finde ich wirklich... Das hat auch bestimmt mit den Strafzöllen zu tun, glaube ich. Auf Aluminium. Asano zu verpflichten, ist schon ein geiler Move, muss ich sagen. Ist schon ein geiler Move. Wie teuer war denn der? Nee, der wird nur ausgeliehen. Weil so. Das Ding ist ja auch gewesen, Arsenal hat sich den gekauft. Die haben gesagt, Mensch, der kann schnell laufen, den holen wir uns. Dann haben sie festgestellt, dass er keine Aufenthaltsgenehmigung bekommt für das Land. Ja. Dann mussten sie ihn erstmal wieder verleihen. Da gibt es irgendwelche so Bestimmungen wahrscheinlich. Ja, da mussten sie ihn verleihen. Deutschland darf halt jeder spielen. Ja, so in der Art. Der VfB hat ihn dankend angenommen und wie gesagt, der ist schon gut. Ja, der hat wirklich ein Problem damit, dann seine Schnelligkeit irgendwie in den Griff zu bekommen. Also der ist schon gut, der hat nur ein Problem damit, das zu zeigen. Na, du, wenn du den spielen siehst, also du guckst ja keine Hannover-Spiele, aber solltest dich mal irgendwie dahin verschlagen, wirst du schon erkennen, dass da eine Qualität da ist, aber es fehlt wirklich am Torabschluss und diese Pässe, die fehlen halt auch. Also im Endeffekt wäre er vielleicht ein besserer Sprinter oder sowas. Das ist ja vielleicht Leichtathletik. Gibt es bei euch eine Leichtathletikabteilung? Da wäre er vielleicht gut aufgehoben. Ja, bei uns in der EGS Langenhagen hier, da Sportplatz. Da hat ein bisschen Usain Bolt auch seinen Weltrekord gelaufen, ne? Da um Sportplatz, meinst du? In Langenhagen? Ja. Der hat ja auch die Geste hat er von dir, oder? So stehst du morgens immer auf, wenn du die Zeitung aufgehoben hast, die bei dir vor der Tür liegt. Aber euch gibt es ja auch keine Mülltonnen, das ist ja sowieso der Knaller. Bei uns werden, wir sind so dekadent in Langenhagen, bei uns werden keine Zeitungen von den Postboys an die Haustüren geworfen, sondern es werden komplette iPads. Immer, jeden Tag. Jeden Tag wird ein iPad an die Wand geworfen. In Gold. Kostet zwar nicht mehr, aber es ist ein Statement. Ja. So. Der Martin Kind hat zur Causa Füllkrug übrigens gesagt, wir sind voll handlungsfähig, auch ohne Füllkrug zu verkaufen. Ich finde, dass Causa Füllkrug ein bisschen klingt wie ein MMO-Charakter. Nee, wie so ein MMO-Charakter. ein Schattenelf oder sowas. Oh, Grammaric ist bei Bayern München im Gespräch, Chris. Was hältst du davon? Grammaric ist in München, habe ich auch heute gelesen. Ja. Ich habe aber gehört, Bayern hat schon mal Juve oder so hat mal ein 30 Millionen Angebot im Winter abgegeben und da hat der Rose wohl gesagt, ich mache mir gleich in die Hose. Und er kann wohl bei 50 Millionen gehen. Und ich weiß nicht, 50 Millionen für einen Grammaric finde ich schon schwierig, oder? Schon, was meint ihr? Ist schon ein Stück, ne? Für den FC Bayern, muss man sagen. Also, da passt doch gar nicht ins Gefüge. Ja, kann richtig. Natürlich sein, dass es für die zweite Mannschaft ist. Weiß man nicht. Ja, kann natürlich für die Bambinis, ja. Jetzt habe ich die Noten, das kann ich auch noch hier kurz raushauen, Noten für die Nationalspieler. Also, also ich fange mal mit der ersten Note an, wo ich schon sagen muss, Marco Reus 2,5. So, aber jetzt die gespielt haben. Neuer kriegt eine 3. Ja, können wir mit leben, oder? Wir können ja mal unsere Noten dagegen vergleichen. Aber mal jetzt nicht so wie die Bild-Zeitung, so ein Schwachsinn da mit 6, 6, 6 und so weiter. Kimmich 6, ganz klar. Kimmich geben die eine 4. Was sagen wir? Der hat den einzig coolen Torschuss gemacht. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, Kimmich hat auch den Kimmich-Bonus. Der kriegt nie eine 5. Ich hätte es wirklich genauso gesagt, aber hätte es mir nicht getraut. Hummels, Boateng, beide eine 5. Gehe ich mit d'accord. Ja. Also die wurden auch wieder so entblößt, da mache ich mir jetzt schon Sorgen. Du weißt im Endeffekt, wenn du gegen Deutschland Druck ausübst und dann wirklich die Konter schnell ausspielst, dann bist du da hinten mit den zwei Behinderten irgendwie, und das meine ich despektierlich. Also da hast du ganz gute Chancen, dass du ein Tor schießt. Plattenhardt kriegt auch eine 4. Ja, ich würde ihm eine 5 geben, weil er ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen ist. Richtig. Ja, finde ich auch. Aber deswegen kriegt er eine 4, weil er nicht aufgefallen ist. Und das ist als Defensivspieler ja meistens auch gar nicht so schlecht. Aber gegen Mexiko ist es auch ein Armutszeugnis, nicht aufgefallen. Mexiko mia. Also eine Mexikanerin mal an der Fotze lecken. So, dann Khedira kriegt eine 5. Arriba. Khedira eine 5 und Groß eine 4. Unsere Doppel-6. Ja. Ja, gut, der hat nicht richtig gezündet. Die 5 und eine 4 für die Doppel-6. Wir haben das schon verstanden. Aber war lustiger erst danach? Ja, doch, der war schon gut. Der wirkt. Geschrieben. Ja, also bei Khedira gebe ich ihm auch diese 5, weil er halt überhaupt nicht wusste, was er jetzt machen muss, als Groß aus dem Spiel genommen wurde. Aber Groß gebe ich halt auch eine 5. Ja, also wenn du einfach nur einen mexikanischen Manndecker neben Groß stellen musst, um den komplett aus dem Spiel zu nehmen, dann war das von Groß auch zu wenig. Ja. Pocho? Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Ja, jetzt sag mal, das ist ja ein investigatives Journal, das wir gerade aufzeichnen. Ja. Du bist mir auch so ein investigatives Journal. Du hast bei diesem investigativen Journal vor einer halben Stunde gesagt, dass es nicht mehr um Fußball geht. Und jetzt fängst du ja Noten zu verteilen. Weil es Spaß macht, mit euch zu reden. Nein, aber das hat meine Mama die auch. Die Aussage von dir gerade, dass du Groß wirklich nur einen Innenverteidiger nebenstellen musst, um ihn auszuschalten, das unterstütze ich und darum gebe ich ihm auch eine 5. So. Aber das hat meine Mama früher auch mal zu mir gesagt, du bist mir auch so ein Punkt, Punkt, Punkt und hat das einfach wiederholt, was ich gesagt habe, was anscheinend unwichtig ist. Das zieht immer. So, Draxler eine 4, Müller eine 5, Werner eine 5, Özi eine 5. Ja. Kann man alles so stehen lassen. Ja. 6 gebe ich nicht, das ist Quatsch. Und Gomez? Gomez wurde nicht bewertet, da er erst in der 79. Minute reinkam. Ich hatte die ganze Zeit schon ein GIF und ein Tweet mir bei den Entwürfen gespeichert. Jubeln Gomez, oder was? Nee, da stand dran, Gomez so, hold my beer. Und dann hatte ich das GIF parat, wie so ein ganz fetter Junge in Flickflack macht. Und das war für mich so Sinnbild, dieser Gomez, der ja immer ein bisschen stark sich wirkt und so alle so, ja, was bist denn du hier bei der Weltmeisterschaft? So in der Art wird er schon so wahrgenommen nach außen. Kommt, holt mal Bier, ich mache ja mal kurz das 1:1, aber ich habe den Tweet leider löschen müssen. Hatte ich schon parat, hätte ich Vorhin waren wir beim Märchenwald und da war auch so ein Abenteuerspielplatz und da war ein ganz, ganz super dicker Junge in so einer kleinen drehenden Schale. In so einer drehenden Schale, der saß dann da drin und kam nicht mehr raus. Wie so ein Marienkäfer, der durch so einen Strohhalm gesogen wurde. Ich habe mich totgelacht. Und ich glaube, er hat es auch gehört und mir war es nicht unangenehm. Ja, das sind halt die Dicken. Ich habe ja beim FC Bayern unterschrieben. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, stimmt. Ich war ja da, vor Ort in der Sebener. Das ist auch ein zu weites Feld, um das so kurz anzusprechen. Das will ich dir ich denke sagen. Auch, ja. Ja, ich habe schon verstanden. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Weißt du, da habe ich hier original sofort nach dem Spiel habe ich ein kleines Video. Er hört aber auch nicht auf. Er hört nicht auf. Ja, ich höre gleich auf. Eine Videoanimation rausgehauen, wie sich Julian Brandt mit Fans hier lachend Selfies aufnimmt. Und kein Mensch sagt was dazu. Ne? Nee, und dann kommen diese Quatschköpfe von Fums. Und das wird der Tweet des Jahrtausends mit dem scheiß Standbild. Ich habe komplett das Video dazu gepostet. Ja. Das verstehe ich nicht. Was läuft denn falsch in dieser Welt? Wirklich, Mann, ey. Naja. So, jetzt gehen wir alle nach Hause. Naja, Pass auf, Ricky. Jetzt. Oh. Dahin. Von mir kriegst du erst einen Retweet dazu. Ja. Bitteschön. Von dir, weil meine Mutter sagte, du warst ja richtig gut im Fußball. So fühlt sie das gerade an. Mensch, es war doch gar nicht schlecht. Ist doch egal. Ihr habt auch ein Tor geschossen, auch wenn die anderen 9 geschossen haben. Ist doch für mich warst du heute der Beste. Ja. Für mich wart ihr heute die Besten. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.